Geschichte muss nicht immer logisch sein. Wenn es einen Pharao gibt, den jeder kennt, dann ist es Tutanchamun. Dabei ist ausgerechnet dieser jung verstorbene Herrscher für die Ägyptologen einer der unbedeutendsten Altägyptens. Lediglich der aufsehenerregenden Entdeckung seines Grabes im Jahre 1922 durch den Briten Howard Carter war es zu verdanken, dass dieser Gottkönig aus dem Dunkel der Geschichte auftauchte. Seine Grabausstattung allerdings war märchenhaft. Die Ausstellungen dieser Schätze locken noch heute regelmäßig wahre Besucherströme an. Doch es gab vergleichbare Schätze, ähnliche Entdeckungen von wirklich großen Pharaonen, mächtigen Herrschern und Eroberern, die nicht die Bekanntheit des Tutanchamun erreichten. Es war die Legende vom Fluch des Pharao, der beginnende Einfluss der Massenmedien, die gerade diesen unbedeutenden Pharao so berühmt machten. Seltsamerweise vergaß Tutanchamun, den Hauptverantwortlichen für seine Ruhestörung zu bestrafen. Carter, der Entdecker, starb friedlich 13 Jahre später im Bett. Und auch zahlreiche andere Wissenschaftler, die an der Untersuchung des Grabes beteiligt waren, erlebten gleichfalls einen ruhigen Lebensabend. Der Fluch des Pharao, eine Erfindung sensationslüsterner Boulevardjournalisten. Die Grabkammer des jungen Pharao wurde am 17. Februar 1923 geöffnet. Ein Schrein aus vergoldetem Holz, etwa 4 Meter mal 6 Meter groß, füllte sie beinahe vollständig aus. Tatsächlich handelte es sich um 4 ineinander geschachtelte Schreine, deren Reliefs die Auferstehung des Pharaos darstellten. Die Entdecker konnten zunächst kaum fassen, was sie da in diesem engen Grab sahen. Die Grabkammer selbst war unbeschädigt. Nur in die vorderen Räume waren Räuber eingedrungen, offenbar jedoch gestört worden. Das war Jahrhunderte zuvor geschehen. Dann geriet die letzte Ruhestätte des jungen Königs in Vergessenheit und war selbst aus dem Gedächtnis professioneller Plünderer verschwunden. Carter und seine Mitarbeiter konnten damals einen vollständigen königlichen Grabschatz bestaunen, so wie er nach dem Tode des Pharao beigegeben worden war. Möbelstücke, Truhen, Thronsessel, Statuen, zerlegte Streitwagen, Gefäße, Schalen, Schreine. Ein ungeheurer antiker Schatz in 4 kleinen Räumen, die ursprünglich sicher nicht dafür gedacht waren, Tutanchamuns sterbliche Überreste aufzunehmen. Denn der Pharao bestieg mit 9 Jahren den Thron und starb im Alter von 18 Jahren. Möglicherweise fiel er einem Attentat zum Opfer, als er seinen Generälen und Oberpriestern zu unbequem geworden war. Ihm als Pharao, als Bindeglied zwischen den Göttern und den Menschen, stand natürlich ein viel prächtigeres Grab zu, aber der Tod kam wie ein Blitz. Tutanchamun war zu wenig Zeit beschieden, um sich im Tal der Könige eine würdigere letzte Ruhestätte in den Felsen meißeln zu lassen, so wie es seine Vorgänger und Nachfolger hielten, deren gewaltige Pyramiden zu den erhabensten Bauwerken der Menschheit zählen und deren Felsengräber mit ihren einzigartigen Wandmalereien zu den schönsten Kunstwerken gehören, die uns aus der Vorzeit erhalten geblieben sind. Wie konnte sich am Nil eine so hochstehende, eine so einzigartige Kultur entwickeln, während in Mitteleuropa die Menschen in losen Sippenverbänden siedelnd nur eines im Sinn hatten, irgendwie zu überleben? Vor 50 Millionen Jahren war ganz Ägypten vom Meer bedeckt. Im Laufe der Jahrtausende zogen sich die Wassermassen allmählich zurück, nur der Nil blieb. Das Delta in seiner heutigen Form existierte noch nicht. Der Fluss musste sich sein Bett erst suchen. Durch klimatische Veränderungen entstand in vorgeschichtlicher Zeit ein einzigartiger Landstrich entlang des Nils. Eine blühende Oase inmitten ausgedörrter Wüstengebiete. Nordägypten war zu jener Zeit eine undurchdringliche und für Menschen unbewohnbare Sumpflandschaft. Im Schilf- und Papyrusdickicht lebten Millionen von Vögeln, Kraniche, Enten und Wachteln, Krokodile und Nilpferde herrschten über die fischreiche Wasserlandschaft, in der die Papyrusstauden bis zu 6 Meter hoch wurden. Das Ufer des oberägyptischen Niltals war von reicher Vegetation bedeckt. Hier lagerte sich im Rhythmus der Natur alljährlich der fruchtbare Nilschlamm ab und ermöglichte bereits vor Tausenden von Jahren die Entwicklung einer Ackerbaukultur. Über die ägyptische Vorgeschichte wissen wir nicht sehr viel. Für die Ägypter ging dem ersten Pharao Menes ein unermesslich langer Zeitraum voraus, in dem Dynastien von Göttern regierten. Bevor die Menschen am Nil sesshaft wurden, lebten sie als Nomaden und Viehzüchter in einer zunehmend unwirtlichen Savanne. Weberei, Korbflechterei und Keramikherstellung entwickelten sich. Es ist nachgewiesen, dass zwischen 4600 und 4200 vor Christus im Niltal Getreide angebaut wurde. In dieser Zeit begannen die Menschen wahrscheinlich auch, ihre Felder zu bewässern, auf Nilschlammablagerungen zu säen, Jagd und Fischfang zu betreiben, den Göttern Heiligtümer zu errichten und ihre Toten mit wertvollen, im Jenseits nützlichen Grabbeigaben zu bestatten. Von Kultur konnte noch nicht die Rede sein. Es gab weder Städte noch große Gebäude, sondern lediglich Hütten aus Schilf, Lehm und Strohlehm. Die primitiven Gräber waren meist einfache Erdgruben. Doch irgendwann wichen die Dörfer größeren Ansiedlungen. Stämme schlossen sich zusammen und vereinten ihre Arbeitskräfte. Eine erste Hierarchisierung bahnte sich an. Ein Anführer, der gebieterischer auftrat und stärker respektiert wurde als andere, setzte sich durch. Um ihn herum sammelte sich eine Elite. Es kam zu Konflikten zwischen größeren Ansiedlungen um die Herrschaft über bestimmte Gebiete. Jeder Clan stellte sich durch ein heiliges Emblem dar, oft in Tiergestalt. Lokale Fürstentümer entstanden, festigten sich und weiteten ihre Ackerbau- und Jagdgebiete allmählich aus. Erstmals wickelte man Tierkadaver von Schakalen, Stieren, Widdern und Gazellen in Matten und sogar Leinentücher. Wahrscheinlich betrachtete man diese Tiere bereits als heilig. Religiöse Traditionen wie die Bestattung des Verstorbenen in einem Sarg oder die Wahl des Westufers des Nils als Standort der Nekropolen entstanden schon in dieser Zeit. Aber plötzlich erhob sich ein König über die große Zahl der regionalen Stammesfürsten, eine beeindruckende, eine starke Persönlichkeit, die die weiße Krone Oberägyptens trug. Er war kein einfaches Stammesoberhaupt mehr, sondern ein echter Monarch. Die Krone bewies es. Sein Name bleibt rätselhaft. Er wird durch eine Hieroglyphe ausgedrückt, die einen Skorpion darstellt und deren Lesart nicht gesichert ist. Der Einfachheit halber nennt man ihn König Skorpion. Erst in der Epoche dieses Königs änderte sich der Charakter der archäologischen Fundstücke. So wurden die Verstorbenen etwa zur Bestattung nicht in Matten oder Felle gewickelt, sondern in sargartigen Körben und später in Kästen aus Holzbrettern oder gebranntem Ton beigesetzt. Unter der Herrschaft dieses Königs nahm das Ägypten der Pharaonen allmählich Gestalt an. Es ist aber nicht geklärt, wie lange die prädynastische Zeit dauerte, in der auch König Skorpion regierte. Einige Archäologen veranschlagen mehrere Jahrhunderte. Manche Überlieferungen erwähnen rund 60 Könige aus dem Delta sowie eine lange Monarchenreihe in Oberägypten, die bis um 5500 vor Christus zurückverfolgt werden kann, darunter sogar 7 Königinnen, die Ägypten regiert haben sollen. In dieser Zeit bahnte sich eine grundlegende Neuerung an: die Entstehung der Schrift, der Hieroglyphen. Eine heilige Schrift, die ebenso wie später der Pharao als schöpferischer Kultur- und Zivilisationsträger fungierte. Der Name des Königs Skorpion wurde, wie schon erwähnt, mit einer Hieroglyphe geschrieben. Auf den vordynastischen Paletten lässt sich bereits erahnen, dass die Hieroglyphenschrift im Werden begriffen war, dass das Denken der Menschen immer schneller seine Übersetzung in eine neuartige Ausdrucksform fand. Jede Hieroglyphe war zugleich Kunstwerk, Symbol und Begriffszeichen mit phonetischem Wert. Einige Zeichen bildeten sogar eine Art Alphabet, das den Ägyptologen heute als Grundlage zur Entzifferung dient. Die Entstehung der Hieroglyphen ist untrennbar mit jener des geeinten Reichs Ober- und Unterägypten verbunden. Eine einzige Sprache für das ganze Land, um den Willen der Götter und der Könige kundzutun. Eine Sprache voll magischer Kraft. Die Ägypter glaubten, das Leben sei aus der dunklen, formlosen Leere Nun, den Wassern des Chaos, entstanden. Die zurückweichenden Fluten des Nils ermöglichten das Leben. In Heliopolis galt der Sonnengott Atum als höchster Schöpfer. Er ging als erster Sonnenaufgang aus einer Lotosblume hervor, die auf dem Urhügel wuchs. Atum enthielt die Lebenskraft des Universums, aus der er die Zwillingsgötter Shu, den Gott der Luft, und Fefnut, die Göttin der Feuchtigkeit, schuf. Atum zeugte sie aus seinem Samen. Laut einer anderen Version des Mythos brachte er Shu hervor, indem er nieste und Tefnut ausspuckte. Shu und Tefnut zeugten den Erdengott Geb und die Himmelsgöttin Nut, die ihrerseits vier Kindern das Leben schenkten, bevor Shu sie trennte: Osiris, Isis, Seth und Nephthys. Danach breitete Shu den gewölbten Körper Nuts über die Erde, der nun den Himmel bildete, und die Kräfte des Chaos zurückhielt. Laut den Priestern von Hermoplos wurde das erste Leben von den acht Gottheiten der Oktuat geschaffen, die in den Urwassern existierten. Nun und sein weibliches Gegenstück Naunet standen für die Kräfte des Wassers, He und Hauhet für Unendlichkeit, Kek und Kauket für Dunkelheit, Amun und Amaunet für die verborgene Kraft des Lebens. Ihre gemeinsame Energie brachte den Funken des Lebens und Urhügel hervor, aus dem die Sonne emporstieg. Horus war der Herr des Himmels und der Gott des Ostens, dessen Augen Sonne und Mond bildeten. Als Harachte verschmolz er mit dem Sonnengott zu Re-Harachte. Der meist als Falke oder als Mann mit Falkenkopf dargestellte Horus war der Sohn von Isis und Osiris, die über Ägypten herrschten, bis Osiris von seinem eifersüchtigen Bruder Seth, dem Beherrscher des Chaos, ermordet wurde. Isis fügte den zerstückelten Körper ihres Gemahls durch Zauber wieder zusammen und gebar das Kind Horus, das sie im Geheimen großzog. Zum Mann gereift, zog Horus aus, um seinen Vater zu rächen und den Thron als rechtmäßiges Erbe zurückzufordern. In der Geschichte vom Widerstreit zwischen Horus und Seth trug Horus seinen Fall zuerst den Göttern vor, die ihm alle Recht gaben, bis auf den Sonnengott Re, der sich dafür aussprach, dass Seth als der stärkere Gott den Thron behalten sollte. Da sich die Götter nicht einigen konnten, wandten sie sich an die große Göttin Neith, die zugunsten des Horus entschied. Doch Seth wollte dieses Urteil nicht anerkennen. Die Folge waren zahlreiche erbitterte Kämpfe, die auf Reliefs im Tempel des Horus in Edfu dargestellt sind. Bei einem ihrer Zusammenstöße schnitt Seth dem Horus das linke Auge heraus, das ihm von der Göttin Hathor zurückgegeben wurde. Nun wandte sich Horus erneut an Neith, während Osiris aus der Unterwelt drohte, die Geister der Vergeltung loszulassen und Gerechtigkeit forderte. Schließlich sprachen die Götter Horus den Thron zu. Diesmal akzeptierte Seth die Entscheidung und setzte von da an seine gewaltige Kraft ein, um Re im Kampf gegen die Mächte der Dunkelheit zu unterstützen. Während Horus in Ägypten, dem Land der Lebenden, regierte, wurde Osiris zum Herrscher der Unterwelt. Jeder Pharao wurde als lebendiger Horus, Inkarnation des Horus auf Erden, verehrt. Der König behielt seinen Status auch nach dem Tod, wenn er in der Unterwelt mit Osiris verschmolz. Während in den meisten Kulturen Weiblichkeit mit Passivität und Sanftmut assoziiert wurde, waren in Ägypten einige der furchtbarsten Gottheiten weiblich. Allerdings verfügten viele Göttinnen über zwei Seiten und konnten auch beschützend und gütig sein, wenn sie ausreichend beschwichtigt wurden. Für den Schutz des Pharao selbst waren die Zwillingsgöttinnen Nekbet und Wadjet, die Mächtigen, zuständig. Nekbet, die Geiergöttin Unterägyptens, beschützte den König mit ihren ausgebreiteten Flügeln, und Wadjet, die Kobra-Göttin Oberägyptens, spie Feuer in die Augen seiner Feinde. Der Pharao trug Bilder der beiden Göttinnen auf der Stirn. Seine Beziehung zu ihnen wurde durch den königlichen Titel »Er von den zwei Damen« hervorgehoben. Die im Norden verehrte Göttin Neit, Gebieterin des Bogens, Beherrscherin der Pfeile, wurde mit dem Krieg assoziiert und als Trägerin eines Schildes mit gekreuzten Pfeilen dargestellt. Ihr Urteil war so scharfsinnig, dass die anderen Götter sie immer wieder um Rat fragten. Hathor, eine der beliebtesten ägyptischen Göttinnen, wurde entweder als Kuh oder als Frau mit einer Krone aus Hörnern und der Sonnenscheibe dargestellt, um ihre Rolle als Tochter des Sonnengottes und als gütige Erscheinungsform der wilden Löwengöttin Sekhmet zu betonen. Die Vermischung von Göttinnen zeigt sich auch in der allmählichen Verschmelzung des Hathor-Kultes mit dem der Isis. So galten beide als Mutter des Königs und wurden oft mit gleichen Insignien und Symbolen dargestellt. Hathor wird meist als Göttin der Liebe und Schönheit und auch als Herrin der Trunkenheit bezeichnet, die über Musik, Tanz und Feste wachte. Als Dame des Westens empfing diese Göttin die Seelen der Toten im Jenseits. Doch noch nicht genug mit der reichen Götterwelt des alten Ägyptens. Amun, einer der 8 Schöpfergottheiten, repräsentiert in der ägyptischen Schöpfungsmythologie die verborgene Lebenskraft des Universums. Seine Macht wuchs mit der der Pharaonen des Mittleren Reiches. Schon bald wurde Amun als König der Götter bezeichnet, denn das Zentrum des Amun-Kultes in Karnak geriet mit jedem Pharao prächtiger, bis es zum größten Tempelkomplex Ägyptens wurde. Da der Tribut der Könige an Amun immer höher wurde, verfügten seine Priester schließlich über Reichtümer und Macht, die mit der der Monarchie selbst konkurrieren konnten. Die Gottheit wurde meist als Mann mit einer Krone aus 2 Federn, aber auch als Widder, Gans oder Schlange dargestellt. Als Amun-Khematef trat er in Gestalt einer Schlange auf, die in einem fortwährenden Kreislauf der Erneuerung ihre Haut abstreift. Aus der Verschmelzung mit dem Fruchtbarkeitsgott Min, die Amuns schöpferische Kraft verstärkte, ging Amun-Khamutef hervor. In der Zeit des Neuen Reiches verschmolz Amun mit dem Sonnengott, Ägyptens höchster Gottheit, zu Amun-Re. Er wurde zum König der Götter und, außer während der Amarna-Zeit, zum Staatsgott. Schließlich wurden alle anderen ägyptischen Gottheiten nur mehr als Aspekte des Amun betrachtet, der als höchstes Mysterium und als göttliche Schöpfungskraft des Universums galt und der Unsterbliche genannt wurde. Abgesehen von seinem Status als offizielle Nationalgottheit war Amun aber auch außerhalb seines großen Tempels sehr beliebt. Die Menschen verehrten ihn in ihren Häusern und richteten ihre täglichen Gebete an ihn. Mit dem Tod von König Skorpion ging die sogenannte prädynastische Zeit zu Ende. Es war die Phase der Vereinigung der 2 Länder, also Ober- und Unterägyptens, mit der Gründung des Ägyptischen Reiches. Davon berichtet uns die Palette des Königs Narmer. Das kleine, 63 cm hohe Fundstück aus Hierakonpolis spiegelt den Übergang zwischen 2 Epochen wider. Material, Stil und Gestaltung gehören noch in die vordynastische Zeit. Die Abbildungen künden jedoch schon von der Existenz der ersten Dynastie. Beide Seiten der Palette aus grünem Schiefer sind mit Reliefs dekoriert. Die Szenen sind wiederum in 3 Registern übereinander angeordnet. Ganz oben symbolisieren 2 Kuhköpfe die Göttin Hathor, die kosmische Gottheit, deren Name Haus des Horus bedeutet. Horus ist die Hauptbezeichnung des Pharao. Der König stellt sich unter göttlichen und himmlischen Schutz. Die Vereinigung der zwei Teilgebiete Ägyptens wird einfach und deutlich dargestellt. Auf der Rückseite trägt der Herrscher die weiße Krone Oberägyptens, auf der Vorderseite dagegen die rote Krone Unterägyptens. Menes hieß der Mann, der als erster König über den Süden und über den Norden regierte. Das Ägypten der Dynastien war geboren. Als erster Monarch aus Fleisch und Blut folgte Menes den Göttern und Halbgöttern, die das Land jahrtausende lang regiert hatten, auf dem Thron. Menes wollte eine Stadt schaffen, die des neuen, von ihm regierten Reiches würdig war. Die Standortwahl war vermutlich eine politische Entscheidung, denn Memphis, auf Ägyptisch unter anderem die Waage der zwei Länder genannt, wurde direkt unterhalb des Deltas errichtet, an einem strategischen Punkt, der eine Art Grenze zwischen Unter- und Oberägypten bildete. Für die alten Ägypter war eine Stadt vor allem ein religiöses Zentrum, ein Ort der Verehrung, an dem sich erst in zweiter Linie wirtschaftliche Aktivitäten entwickelten. Daher verwandelte Menes einen uralten Marktflecken, in dem der Gott Ptah, Schutzherr der Handwerker, verehrt wurde, in eine Stadt, die man auch Leben der zwei Länder nannte. Ihre stabilen Gebäude waren von vollendeter Schönheit. Nach einer Überlieferung soll Menes Sohn in Memphis einen Palast gebaut und ihm den Namen Per-Aa, großes Haus, gegeben haben, woraus sich dann die Bezeichnung Pharao entwickelte. Wie haben wir uns diese erste Hauptstadt vorzustellen? Die Häuser bestanden aus ungebrannten Lehmziegeln. Die Zimmer waren um einen Empfangsraum herum angeordnet. Sowohl zu großen als auch zu kleinen Gebäuden gehörten Gärten. Memphis lag am Westufer des Nils, nicht weit vom Fluss. Fruchtbare Felder und Palmenhaine umgaben die Stadt. Bäume beschatteten die Straßen und ein großer Damm schützte die Stadt vor starkem Hochwasser. Im Grunde war die ganze Stadt Memphis ein riesiges, heiliges Symbol. Unter Menes Führung entwickelte sich das Land. Es gab einen Handwerkerstand, zentral verwaltete Kornspeicher, Schiffswerften und Tempel wurden gebaut, Ackerbau und Viehzucht betrieben. Alles gehörte dem König, jeder Quadratmeter war sein. Er hatte das Land von den Göttern selbst geerbt und sie übertrugen ihm die Sorge um Ägyptens Wohlergehen. Aber der Pharao durfte seinen Getreuen als Belobigung mehr oder minder große Landparzellen schenken. So entstanden die Güter der hohen Würdenträger. Das ägyptische Wirtschaftssystem fußte vollkommen auf religiösen Prinzipien. Der Tempel lenkte allen Warenverkehr. Ohne die Opfergaben an die Götter wäre das Land in Chaos und Elend gestürzt. Erst wenn die Götter zufrieden waren, wurden die Bedürfnisse der Menschen erfüllt und die Reichtümer verteilt. Die Ernten wurden von Schreibern sorgfältig erfasst. Ein Teil des Korns wurde in die Speicher der Hauptstadt gebracht und dort als Vorrat für schlechte Jahre eingelagert. Die Natur schenkte reichhaltig. Es wurden Linsen, Erbsen, Lauch und Zwiebeln angebaut, Früchte wie Datteln, Feigen und Trauben geerntet. Zum Süßen wurde Honig verwendet, auch an Vieh mangelte es nicht. Es gab mehrere Rinderrassen, Gänse und Enten bevölkerten die Geflügelhöfe. Der ägyptische Bauer liebte sein Land. Sein Wohlstand, wie auch der des ganzen Volkes, war untrennbar mit dem lebensspendenden Nilschlamm verbunden. Das wirtschaftliche und spirituelle Leben Ägyptens stützte sich auf den Tempelbau. Die Tempel wurden von Handwerkern gebaut, die Menes vermutlich in staatlichen Einrichtungen ausbilden ließ. An Baumaterial wie Stein, Holz oder Metall herrschte kein Mangel. Rund um Memphis und wahrscheinlich auch in den Wüstengebieten wurden Steinbrüche angelegt. Zu Menes Zeiten waren Bäume in Ägypten noch nicht so rar wie heute. Palmen, Weiden, Akazien, Tamarisken und Sykomoren lieferten eine reiche Auswahl an Hölzern. Bald wurden Handelsexpeditionen beauftragt, Zedern aus dem Libanon und Zypressen aus Syrien zu beschaffen. Kupfer war in Ägypten reichlich vorhanden, es wurde zu Waffen und Werkzeug verarbeitet. Die Bronze wurde erst im Mittleren Reich geläufig, Eisen war sehr selten. Das Königsmaterial, der Papyrus, ermöglichte es, Schrift auf einer leicht handbaren und bequem zu transportierenden Unterlage festzuhalten. Der Pharao war oberster Heerführer und oberster Richter. Und noch etwas darf nicht unerwähnt bleiben. Anders als in Griechenland oder Rom gab es in Ägypten niemals Sklaven. Zu keiner Zeit wurden Menschen zu Nutztieren degradiert. Zwar gab es eine Art Leibeigenschaft, doch die wurde auch in Europa erst im 20. Jahrhundert abgeschafft. Die beiden ersten Dynastien führten das Werk des Menes weiter. Am Ende der zweiten Dynastie war Ägypten zu einem Reich verschmolzen, dessen Wohlstand unaufhaltsam wuchs. Das Land besaß eine Hauptstadt, ein Verwaltungssystem, glänzend ausgebildete Handwerker. Die Institution des Königs war fest etabliert. Alles war bereit für einen weiteren Schritt nach vorn. Mit der Thronbesteigung von Pharao Djoser beginnt das Alte Reich. Wir schreiben das 27. Jahrhundert vor Christus und den Beginn der dritten Dynastie. Djoser regierte vermutlich von 2640 bis 2575. Dem alten Ägypten stand eine der glänzendsten Epochen seiner Geschichte bevor. Der befehlsgewaltige Djoser war ein gerechter Pharao. Sein Andenken wurde die gesamte ägyptische Geschichte hindurch in Ehren gehalten. Die nachfolgenden Generationen erinnerten sich an ihn als einen weisen, gelehrten und kenntnisreichen Mann. Djoser soll Lehrbücher verfasst haben, die künftigen Pharaonen wichtige Regeln ihres Berufes als König vermittelten und ihnen halfen, die rechte Haltung gegen Götter und Menschen einzunehmen. Die Gestalt des Djoser war der Inbegriff des Friedens. Die Ägypter nannten den Erbauer der Grabanlage von Saqqara Djoser den Prächtigen. Für sie stellte der Pharao ein Wesen dar, das mit heiliger Macht ausgestattet war und sich dadurch von den normalen Sterblichen unterschied. Weil der Körper des Pharaos unsterblich war, kommunizierte ganz Ägypten mit dem Göttlichen. Das Geschick eines jeden Ägypters war mit dem seines Königs untrennbar verbunden. Aus diesem Grund verwandte Djoser seine gesamte Regierungszeit auf den Bau seiner gigantischen Grabanlage von Saqqara. Dies sollte künftig die zentrale Aufgabe eines jeden Herrschers werden, ein Haus der Ewigkeit zu bauen, als Wohnstatt für einen göttlichen Körper. Mit der Gestaltung dieser Anlage betraute er einen begnadeten Baumeister, Imhotep. Als erster Architekt der Geschichte verwendete Imhotep Stein als Baustoff für eine so weitläufige Anlage wie Saqqara. Vor ihm war Stein als Baumaterial lediglich in kleinen Teilbereichen von Königsgräbern eingesetzt worden. Imhotep aber war nicht nur Architekt, sondern auch Arzt, Magier, Astrologe, Literat und Philosoph. Zusätzlich war er bei Hofe mit verantwortungsvollen Verwaltungsaufgaben betraut. Er war der Erste im Reich nach dem König. Er war der Mann der vollziehenden Staatsgewalt. Imhoteps Ruhm überdauerte Djosers Regierungszeit. Sein Ansehen war sogar noch größer als das des Königs. Lange Zeit blieb er der Schutzherr der Schriftsteller und der Schreiber, die, bevor sie mit der Arbeit begannen, stets einige Tropfen Wasser verspritzten, um ihren Ahnen Imhotep zu ehren. Saqqara, vom preußischen General Baron von Inutoli im Jahre 1821 wiederentdeckt, liegt am Saum der libyschen Wüste, angrenzend an bebaute Ländereien und an den Palmenhain, in dem die Reste des einst glorreichen Memphis gefunden wurden. Der Ort, den Imhotep gewählt hatte, lag oberhalb von Djosers Hauptstadt. Er war nicht weit von der Nekropole der Pharaonen der ersten und zweiten Dynastie entfernt, wodurch sich eine räumliche Kontinuität ergab. Mehr als 1000 Jahre nach Djosers Herrschaft kamen gläubige Pilger und Schreiber in die Wüste, um dem großen König die Ehre zu erweisen. Dort, in Saqqara, fand der Pharao seine letzte Ruhestätte. Mit der Stufenpyramide von Saqqara entstand die Pyramide als Grundform für die sakralen Bauten der alten Ägypter. Zum ersten Mal in der ägyptischen Geschichte gestaltete ein Architekt diesen machtvollen und einzigartigen geometrischen Körper. Die Stufen der Pyramide sind eine Treppe, die Himmel und Erde verbindet. Um 2575 vor Christus begründete ein König namens Snofru die vierte Dynastie. Er herrschte mindestens 24 Jahre und gilt als der größte Baumeister der ägyptischen Geschichte. In der Erinnerung des Volkes bleibt Snofru der gütige König, der großzügige Herrscher. In den Türkisminen des Sinai wurde er vergöttlicht, weil er dort die Arbeitsbedingungen erheblich verbesserte. Ein sichtbarer Beweis für das innere Gleichgewicht des Landes ist uns erhalten geblieben. Snofrus Pyramiden. Drei hat der Erfinder der klassischen Pyramidenform uns hinterlassen. Die älteste in Medum und zwei weitere Exemplare in Dahschur. Unter Snofru wurde die Verwaltung Ägyptens einem ersten Minister anvertraut, für den sich die Bezeichnung Wesir einbürgerte. Als Oberhaupt der Exekutive war er der wichtigste Staatsmann nach dem Pharao. Er leitete zahlreiche Amtsstuben, ihm unterstand die Rechtsprechung, er wachte über den Staatshaushalt, die Landwirtschaft, die Bauvorhaben, die Armee, die königlichen Archive, über Eigentumsurkunden und Verträge. Er war des Pharaos Wille, sein Auge und sein Ohr. Allmorgendlich besprachen sie die laufenden Angelegenheiten des Staates. Der Pharao organisierte zahlreiche Handelsexpeditionen. Außer seinen drei großen Pyramiden ließ er Tempel, Festungen, Häuser und Schiffe erbauen. Auch in den Bildhauerwerkstätten herrschte emsiges Treiben. Das Leben bei Hofe muss ausgesprochen luxuriös gewesen sein. Das wissen wir aus den herrlichen Mobiliarfunden im Grab der Königsgemahlin Hetepheris. Ihre Ruhestätte in der Nähe der großen Pyramide wurde unversehrt gefunden. Hetepheres hinterließ eine vollständige Schlafzimmereinrichtung, ein Bett auf Löwenpranken, eine hölzerne Nackenstütze, einen großen Sessel mit üppigem Pflanzendekor. Das Mobiliar ist robust und zugleich fein gearbeitet. Militärische Unternehmungen scheinen unter Snofrus Herrschaft selten stattgefunden zu haben. Ein paar Feldzüge in Nubien und Libyen, eher razziaähnliche Überfälle als große Schlachten. Wie üblich berichten die Inschriften von Tausenden von Gefangenen und reicher Kriegsbeute. Aber das ist nicht weiter ernst zu nehmen. Klappern gehörte schon vor Tausenden von Jahren zum Geschäft. Dem König des goldenen Zeitalters folgten die drei Giganten, Cheops, Chephren und Mykerinos. Magische Namen, denen das alte Ägypten einen Großteil seines Ruhmes verdankt. Drei Pharaonen, denen wir die schönste archäologische Stätte überhaupt verdanken, die Hochebene von Gizeh, auf der ihre drei Pyramiden stehen. Dieser Komplex ist das einzige der sieben Weltwunder, das heute noch existiert. Cheops bestieg den Thron um 2551 vor Christus, Mykerinos starb um 2471 vor Christus. Während dieser 80 Jahre konzentrierte sich Ägypten voll und ganz auf seine Bautätigkeit. Das gern bemühte Bild von Tausenden von Sklaven, die in der drückenden Hitze von Peitschenhieben angetrieben Stein um Stein heranschleppen, stimmt einfach nicht. Die Pyramiden auf der Hochebene von Gizeh wurden von genialen Meistern errichtet, von begnadeten Steinmetzen, Feldmessern und Spezialisten. Der Alltag der Arbeiter unter Cheops, Chephren und Mykerinos ist bis ins Detail bekannt. Szenen aus den Mastabas, den Gräbern der Vornehmen, zeigen nicht etwa ein Sklavenheer, sondern fleißige und glückliche Menschen. Eine strenge Hierarchie war für das reibungslose Funktionieren der Baustelle unerlässlich. Wie in der Zeit des Kathedralenbaus im Mittelalter gab es eine klare Abgrenzung zwischen den Spezialisten und der Masse der Hilfsarbeiter. Der gütige König Snofru ließ gleich 3 Pyramiden errichten und galt nie als Tyrann. Die Hochebene von Gizeh, auf der sich die 3 größten Pyramiden Ägyptens erheben, war eine heilige Stätte. Die beeindruckenden Monumente bilden zusammen mit dem Sphinx ein untrennbares Ganzes. Von Cheops ist nur eine einzige Darstellung erhalten, eine kleine, 9 cm hohe Elfenbeinstatuette, die im Ägyptischen Museum in Kairo steht. Der König sitzt auf seinem Thron und trägt einen Schurz und die rote Krone. Sein Gesichtsausdruck ist ernst und drückt Willensstärke aus. In der rechten Hand hält er die geflochtene Geißel. Cheops hat einen schlechten Leumund. Im Ägypten der Spätzeit entwickelte sich eine antipharaonische Literatur, der besonders Cheops zum Opfer fiel. Herodot, dieser fantasievolle vorchristliche Reporter, berichtet, der Herrscher habe sein Volk ins Elend getrieben. Alles Unsinn. Tatsächlich wurde Cheops, wie auch Chephren, der nun tatsächlich als Tyrann galt, nahezu 25 Jahrhunderte hindurch verehrt. Aber es ist trotzdem hochinteressant zu hören, was Herodot über die Ägypter schrieb, die er immerhin auf seinen Reisen hautnah erlebt hat. Ich gehe dazu über, ausführlich über Ägypten zu berichten, weil es sehr viele Merkwürdigkeiten aufweist und im Vergleich zu jedem anderen Land sich dort unbeschreiblich große Kunstwerke finden. Die Ägypter haben entsprechend dem Himmel, der bei ihnen anders, und dem Flusse, der ein anderes natürliches Gepräge hat als die sonstigen Flüsse, sich Sitten und Gebräuche gegeben, die in fast allen Stücken im Gegensatz zu denen der übrigen Menschheit stehen. Bei ihnen gehen die Frauen auf den Markt und treiben Handel, während die Männer zu Hause bleiben und am Webstuhl sitzen. Während alle anderen beim Weben den Einschlag nach oben stoßen, stoßen ihn die Ägypter nach unten. Die Lasten tragen die Männer auf dem Kopf, die Frauen auf den Schultern. Die Frauen urinieren stehend, die Männer sitzend. Den Abort haben sie im Hause, das Essen nehmen sie außerhalb des Hauses, auf der Straße ein, wobei sie als Erklärung geben, man müsse, was zwar hässlich, aber unumgänglich ist, im Verborgenen erledigen, was aber nicht hässlich ist, solle man in aller Öffentlichkeit tun. Keine Frau übt ein Priesteramt aus, weder für eine männliche noch für eine weibliche Gottheit, die Männer aber für alle Götter und Göttinnen. Den Unterhalt der Eltern zu bestreiten, beruht für die Söhne ganz auf Freiwilligkeit und es wird kein Zwang ausgeübt. Dagegen besteht keine Freiwilligkeit, vielmehr voller Zwang, für die Töchter. Die Priester der Götter tragen anderswo langes Haar. In Ägypten lassen sie es scheren. Bei anderen Völkern herrscht die Sitte, dass bei einem Trauerfall die nächsten Leidtragenden das Haupthaar geschoren haben. Die Ägypter aber lassen bei Todesfällen ihr Haupthaar und ihren Backenbart wachsen, während sie sonst geschoren sind. Die anderen Völker leben getrennt von ihren Tieren, die Ägypter aber mit ihren Tieren zusammen. Von Weizen und Gerste leben die anderen. Wer jedoch von den Ägyptern davon seinen Lebensunterhalt bestreitet, der zieht sich größten Tadel zu. Vielmehr bereiten sie Brot aus Dinkel, den manche Zeier nennen. Sie kneten den Brotteig mit den Füßen, den Lehm mit den Händen und auch den Mist lesen sie damit auf. Die Geschlechtsteile lassen die anderen so, wie sie geworden sind. Ausgenommen diejenigen, die von den Ägyptern gelernt haben, sie zu beschneiden. An Kleidern hat jedermann 2, von den Frauen jede nur eines. Bei den Segeln binden die anderen die Ringe und die Taue an der äußeren Schiffswand an, die Ägypter an der inneren. Die Hellenen schreiben und rechnen, indem sie die Hand von links nach rechts führen, die Ägypter von rechts nach links. Dabei behaupten sie von sich selbst, sie würden dies nach rechts tun und die Hellenen nach links. Sie benutzen 2 Buchstaben. Die einen nennen sie die Heiligen, die anderen die Profanen. Sie sind in hohem Maße gottesfürchtig, darin alle anderen Menschen übertreffend, und haben folgende Satzungen. Sie trinken aus ehernen Bechern, die sie jeden Tag ausspülen. Und dies gilt nicht etwa für den einen und für den anderen nicht, sondern gleichermaßen für alle. Sie tragen stets frisch gewaschene Leinwandkleider und geben darauf ganz besonders Acht. Ihre Geschlechtsteile beschneiden sie aus Reinlichkeitsgründen. Sie legen mehr Wert auf Reinheit als auf angemessene körperliche Beschaffenheit. Die Priester schneiden sich alle 2 Tage am ganzen Körper die Haare ab, damit weder eine Laus noch ein sonstiges Ungeziefer sich bei ihnen einnistet, solange sie im Dienst des Gottes sind. Die Priester tragen nur ein einziges Kleid, und zwar ein linnenes, ferner Schuhe aus Bast. Ein anderes Kleid dürfen sie nicht anziehen, auch keine anderen Schuhe. Sie baden 2-mal am Tag in kaltem Wasser und 2-mal jede Nacht. Noch andere heilige Gebote erfüllen sie, sozusagen unzählige. Sie genießen aber auch nicht wenige Annehmlichkeiten. Denn von ihrem Eigentum verbrauchen und verzehren sie nichts, sondern es steht ihnen sowohl gebackenes heiliges Brot zur Verfügung, wie auch von Rind- und Gänsefleisch jedem täglich eine große Menge zugeteilt wird. Auch Traubenwein wird ihnen gegeben. Fische dürfen sie jedoch nicht essen. Bohnen pflanzen die Ägypter in ihrem Lande überhaupt nicht. Und wo solche wild wachsen, essen sie diese weder in rohem Zustand noch gekocht. Ja, die Priester dulden nicht einmal, dass sie ihnen vor Augen kommen, denn sie glauben, es handle sich um eine unreine Hülsenfrucht. Den Dienst für den einzelnen Gott versieht nicht ein einziger Priester, sondern eine Vielzahl, von denen einer der Oberpriester ist. Wenn einer stirbt, tritt dessen Sohn an seine Stelle. Soweit also Herodot, dem wir einige wichtige Erkenntnisse aus dem alten Ägypten verdanken. Wichtige Informationen, auch wenn wir mittlerweile ahnen, dass die intensive Recherche nicht zu den Stärken des griechischen Berichterstatters gehörte. Über das Tempelleben der Priester wissen die Ägyptologen inzwischen sehr gut Bescheid. Ergänzen wir also ein wenig die Angaben Herodots. In Anbetracht der großen Anzahl der vorhandenen Götter und ihrer Tempel konnte der Pharao allein nicht allen mit seiner privilegierten Stellung verbundenen Pflichten nachkommen. Also handelten die Priester stellvertretend für den König. Bevor der Priester das Allerheiligste des Tempels betrat, wo der Gott mit einem Teil seines Seins in einer im Halbdunkel stehenden Statue anwesend war, musste er eine komplizierte Reinigungsprozedur absolvieren. Dies war nicht wie im Christentum ein spiritueller Akt, verbunden mit dem Widerruf und der Vergebung von Sünden, sondern es waren mehrere aufeinander folgende, rein physische Vorgänge. Eine Grundvorbedingung der rituellen Reinheit, da hat Herodot recht, war die Beschneidung. Wenn dies beim angehenden Priester noch nicht in seiner Jugend gemacht worden war, musste der Novize sich der Operation unterziehen, bevor er in die Tempelgemeinschaft aufgenommen werden konnte. Eine weitere Vorbedingung, auch hier stimmen wir Herodot zu, war die Ganzkörperrasur, die alle 2 oder 3 Tage stattfand. Auch durften die Priester bestimmte Speisen nicht zu sich nehmen. Das Fleisch von Kuh, Schwein, Schaf, Taube, Pelikan und Fisch, ferner Bohnen, Knoblauch und sämtliches Gemüse. Sie durften die Speisen nicht salzen und Wein war ihnen, wenn überhaupt, nur in kleinen Mengen gestattet. Normalerweise heirateten die Priester und führten ein Familienleben, doch durften sie sich nur eine Frau nehmen. Mehrere Tage vor Betreten des Tempels sollten sie sich des Geschlechtsverkehrs enthalten. Die rituelle Reinigung der Priester trug sicherlich dazu bei, dass ihre Hygiene auf einem relativ hohen Niveau stand. Berücksichtigt man dann noch ihre gute materielle Versorgung, angemessene Unterbringung sowie die ruhige, genau geregelte Lebensweise, die keine Abweichung, keine Aufregungen und keine anstrengenden Arbeiten kannte, so besaßen die Priester alle Voraussetzungen, um ein gesundes und langes Leben führen zu können. Zur weiteren Führungsriege der altägyptischen Gesellschaft zählten natürlich auch die Baumeister, deren Kunst am besten an der großen Pyramide des Cheops demonstriert werden kann. Besondere Beachtung verdient die geografische Position der Pyramide. Sie liegt genau auf dem Längengrad, der das Land in 2 gleiche Teile teilt. Die nahezu fehlerlos errechnete Orientierung der 4 Seiten nach den 4 Himmelsrichtungen zeugt von hohem astronomischen und mathematischen Wissen. Die Bautechnik der drei monumentalen Pyramiden bleibt jedoch ein Rätsel. Ein Teil der mächtigen Steinblöcke stammt aus Assuan, ganze 800 Kilometer südlich von Gizeh. Zum Transport auf dem Nil waren große, tragfähige Schiffe nötig, denn die größten Blöcke wiegen über 40 Tonnen. Wenn sie abgeladen waren, stand der schwierigere Landweg zur Baustelle bevor. Eine Darstellung aus dem Mittleren Reich in einem Grab in Beni Hassan zeigt eine 7 Meter hohe Kolossalstatue auf einem Schlitten, der von 172 Menschen gezogen wird. Ein Arbeiter steht auf der Basis der riesigen Statue und gießt vor dem Schlitten Wasser auf die eigens angelegten Gleitbahnen aus Nilschlamm. Außerdem benutzte man Rundhölzer, Rampen und Hebel. Die noch heute unerklärlichen Ausschachtungs- und Hebetechniken mögen damals nur wenigen Menschen bekannt gewesen sein. Die Präzision, mit der Blöcke eingepasst sind, verblüfft. Da passt nicht einmal eine Rasierklinge dazwischen. Die Pyramide war für die Ägypter ein lebendiges Wesen. Sie trug einen Namen, man brachte ihr Opfergaben, man empfand sie als Gefäß für die geistige Kraft des Pharao. Zum Herbstanfang, wenn die Überschwemmung das Land bedeckte und Ägypten in einen riesigen See verwandelte, ragten nur noch Bäume und die auf höher gelegenem Grund errichteten Dörfer aus dem Wasser empor. Zwischen ihnen herrschte reger Bootsverkehr. Doch eine Erhebung überragte alle anderen, die Pyramide. Sie wirkte auf den Betrachter wie der Urhügel im Ozean der Schöpfung, wie das Leben im Urzustand. Chephren war nicht der unmittelbare Nachfolger von Cheops. Zwischen den beiden großen Pharaonen regierte 8 Jahre Djedefre, der seine Pyramide merkwürdigerweise nordwestlich von Gizeh in Abu Roash bauen ließ. Die Regierungszeit des Chephren, der 26 Jahre geherrscht haben soll, scheint von keinem bedeutenden historischen Ereignis geprägt zu sein. Herodot war allerdings nicht gut auf ihn zu sprechen, beschuldigte ihn sogar, seine Tochter zur Hure gemacht zu haben. Die Tempel blieben zu seiner Zeit geschlossen. Die Ägypter hassen diese Könige so, dass sie ihre Namen nur ungern nennen. Auch die Pyramiden nennt man nach dem Hirten Philitis, der um jene Zeit seine Herden in der Gegend dort weidete. Auch wollte der Pharao wissen, wer in seine Schatzkammer eingestiegen und ihn so frech bestohlen habe. Er setzte seine eigene Tochter in ein Freudenhaus und trug ihr auf, alle Besucher ohne Unterschied zu empfangen und vor dem Zusammensein jeden zu zwingen, ihr zu sagen, welches die klügste und zugleich ruchloseste Tat sei, die er in seinem Leben verübt habe. Da ist der gute Herodot wohl einem Latrinengerücht aufgesessen, dass der Pharao seine eigene Tochter, die er nicht einmal einem ausländischen König zur Gemahlin gegeben hätte, in ein Freudenhaus geschickt haben soll, ist so unwahrscheinlich wie die Existenz eines Nilpferdes auf dem Thron Ägyptens. Aber dick aufgetragen wurde von rasenden Reportern eben schon im Altertum. Neben seiner gigantischen Pyramide hat uns Chephren vermutlich auch den Sphinx hinterlassen. Die 20 Meter hohe und 57 Meter lange Skulptur eines Fabeltiers mit Löwenleib und Menschenkopf ragt südöstlich der großen Pyramide auf und blickt gen Osten. Viele Forscher sind der Meinung, dass der Sphinx mit dem Namen Nemes-Kopftuch Chephrens Gesichtszüge trägt. Andere glauben, dass die Skulptur schon vor seiner Zeit entstand. Der griechische Begriff Sphinx leitet sich vom ägyptischen Chesep-Anch ab, was so viel bedeutet wie lebendes Abbild. Der Sphinx galt als Wächter über die Nekropole von Gizeh, der würdevoll die letzte Ruhe der Toten behütete und böse Geister fernhielt. Seit jeher war der Sphinx von den wandernden Sandmassen bedroht. König Thutmosis IV. Legte ihn frei und wahrscheinlich ließ Ramses II. Von seinen besten Steinmetzen Ausbesserungen vornehmen. Es ist auffällig, dass Herodot den Sphinx nicht erwähnt, obwohl die Verehrung der grandiosen Skulptur zur Zeit seines Aufenthaltes in Ägypten weit verbreitet war. Hatten die Priester dem Ausländer verboten, von dem heiligen Wächter über die Nekropole zu sprechen? Bis zur Christianisierung Ägyptens, also bis zum 4. Jahrhundert nach Christus, wurde der Sphinx vom Volk für heilig gehalten. Im 2. Jahrhundert restaurierten die Römer das Bodenpflaster vor dem Koloss. Ihnen verdanken wir auch die Verkleidung der Pranken. Die Verstümmelung des Gesichtes ist einem arabischen Emir zuzuschreiben, der mit einer Kanone auf den Sphinx schoss. Und auch die Soldaten Napoleons hatten bei Schießübungen die große Raubkatze mit dem menschlichen Antlitz im Visier. Um 2490 vor Christus folgte Mykerinos Chephren auf dem Thron. Er regierte über 20 Jahre lang. Er fand als einziger der drei Erbauer der großen Pyramiden Gnade vor Herodots Augen. Mykerinos war ganz anders als sein Vater. Er öffnete die Tempel und entließ das arg gequälte Volk zu den eigenen Arbeiten und zu den Opfern. Er war auch der gerechteste Richter unter allen Königen. Diesem Mykerinos, der so mild gegen seine Untertanen war und für sie sorgte, trafen nun schwere Unglücksschläge. Zuerst starb seine Tochter, das einzige Kind im Hause. Als die Tochter gestorben war, traf den König ein zweites Unglück. Ein Orakelspruch kündigte ihm an, dass er nur noch 6 Jahre leben und im 7. sterben würde. Als er einsah, dass sein Schicksal unabwendbar sei, ließ er viele Lampen machen. Bei Nacht zündete er sie an, trank und vergnügte sich. Tag und Nacht hindurch lebte er so und zog schwärmend in die Wiesen und in die Haine und wo es sonst noch Orte gab, an denen man lustige Feste feiern konnte. Er tat das, um den Orakelspruch Lügen zu strafen. Denn wenn er die Nächte zu Tagen machte, würden aus 6 Jahren 12. Abgesehen von diesen zweifelhaften Anekdoten gibt es praktisch keine historischen Angaben über Mykerinos Regierungszeit. Die Bildhauer haben uns mehrere Porträts des Königs hinterlassen. Eine Statuengruppe, die heute in Boston aufbewahrt wird, zeigt ihn zusammen mit seiner Gemahlin, um die er liebevoll den Arm gelegt hat. Die menschliche Liebe, die den König mit der Königin verbindet, wird zur göttlichen Tugend erhoben. Ihre Körper sind schön und kraftvoll. Sie strahlen selbstsichere Stärke und natürliche Würde aus. Diese Plastik ist Ausdruck einer friedlichen Welt, eines Königtums, das seiner selbst sicher war. Eines Landes, das eins war im Glauben an den Herrscher und die Götter. Die Ägypter selbst betrachteten das Alte Reich als gesegnete Epoche ihrer Geschichte, als Zeitalter des Lichts, in dem ihre Kultur Vollkommenheit erreicht hatte. Ihre Gesellschaft war aufgebaut wie eine Pyramide, mit dem König als Spitze, von dem alle Strahlen ausgingen. Ein wichtiger Bestandteil der altägyptischen Ordnung war das Eheleben. Hatte ein Mann seine Wahl getroffen, so betrat er, der bislang ein freies und ungebundenes Leben geführt hatte, das Haus des Vaters seiner Auserwählten, um bei ihm um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Hatte die Braut keinen Vater, trat ihr Onkel an dessen Stelle. Die untere Grenze des Heiratsalters dürfte bei den Mädchen meist zwischen dem 12. und 13., bei den Jungen etwa im 14. Lebensjahr anzusetzen sein. »Nimm dir eine Frau, solange du jung bist, damit sie dir einen Sohn gebiert«, hieß es im alten Ägypten. Aber ausgesprochene Jugendheiraten waren wohl eher die Ausnahmen, nicht die Regel. Eheschließungen im vorpubertären Alter wurden gern aus dynastischen Gründen geschlossen. Tutanchamun war 9 Jahre jung, als er die Tochter Echnatons, Anchese-Amun, heiratete. Und die dürfte noch um einiges jünger gewesen sein als ihr königlicher Gemahl. Verwandtschaftsehen gab es im alten Ägypten auch unter dem gemeinen Volk. Es heirateten Stiefgeschwister untereinander. Oft nahm der Onkel seine Nichte zur Frau. Niemand stieß sich daran. Schließlich lieferten die Götter das Vorbild. Die Geschwister Isis und Osiris, die auf der Welt erschienen waren, um die Menschheit aus der Barbarei zu befreien, waren ein glückliches Ehepaar. Der große Ramses hatte sogar 3 Töchter zur Frau. Damit sind wir bei der Frage angelangt, wie viele Ehefrauen sich die altägyptischen Männer nehmen konnten. Theoretisch so viel sie wollten, praktisch so viel sie sich leisten konnten. Meistens nur eine, denn die Ehe stellte an den Mann beträchtliche finanzielle Ansprüche. Und das System von Eheverträgen stellte die materiellen Rechte der Ehefrau und ihrer Nachkommen auf eine Weise sicher, dass sich der einfache Mann den Luxus mehrerer Ehefrauen kaum leisten konnte. Angetraute Nebenfrauen konnten sich im Alten Reich nur der König und die höchsten Beamten aristokratischer Herkunft leisten. Meist musste der Mann bei der Hochzeit einen Vertrag akzeptieren, in dem er sich verpflichtete, zum Unterhalt seiner Frau alles, was er bislang verdient hatte oder noch verdienen würde, heranzuziehen. Als schlimmes Delikt galt der Ehebruch, ganz gleich von wem er begangen wurde. Die Schuldigen wurden öffentlich ausgepeitscht und durch Abschneiden von Nase und Ohren gebrandmarkt. Verbannung nach Nubien oder in die Steinbrüche war eine mildere Alternative zu der auch drohenden Todesstrafe. Bei der Scheidung war der Ehemann zu einer anteiligen Zahlung, meist einem Drittel seiner Einkünfte, an die Frau verpflichtet. Danach hatte die Frau das Haus ihres Mannes zu verlassen. Sie fiel dann oft ihren Eltern zur Last. Durch die Scheidung waren beide Partner wieder frei und konnten mit anderen Partnern eine neue Ehe eingehen. Verschied der Ernährer vorzeitig, hatte die Witwe grundsätzlich ein Anrecht auf ein Drittel der Erbmasse, die Kinder und eventuelle Verwandte auf 2/3. Die Frau hatte dann ein unumschränktes Erbrecht, wenn sie der Mann als seine Tochter adoptiert hatte, was ja, wie wir wissen, im alten Ägypten nichts Ungewöhnliches war. Die Frau hatte also zur Zeit der Pharaonen eine geachtete Stellung inne. Und die Männer vom Nil behandelten ihre Partnerinnen gut. Dazu mahnte auch die Lehre des Wesirs Ptahhotep. Liebe deine Frau aufrichtig. Fülle ihren Leib mit Speise und kleide sie. Hautöl ist Balsam für ihren Körper. Erfreue ihr Herz, solange du lebst, denn sie ist fruchtbarer Acker für ihren Besitzer. In der Lehre des Ani lesen wir, dass man der Ehefrau vertrauen soll. Kontrolliere nicht deine Frau in ihrem Hause, wenn du weißt, dass sie tüchtig ist. Sage nicht zu ihr, wo ist das? Hole es, wenn sie es an den richtigen Platz gelegt hat. Betrachten wir die Stellung der Frau in anderen Ländern der damaligen Welt oder in vielen orientalischen Ländern von heute und vergleicht man sie mit der damaligen Ägypterin, so können wir nur staunen. Die Frau war im alten Ägypten eine gleichrangige Partnerin. Die Frau hatte das Recht auf ein eigenes Grab und auf Grabbeigaben. Die Frau konnte über ihr Vermögen frei verfügen, das auch in der Ehe von dem des Mannes und der gemeinsamen Habe getrennt wurde. Die Frau konnte nach eigenem Ermessen Verträge schließen, zum Beispiel mit Ammen, Gärtnern oder Lieferanten. Sie konnte ihrem Mann gegen Zinsen sogar Geld leihen. Auch konnte die Frau sich an ein Gericht wenden und Klage einreichen. Frauen wirkten in den Heiligtümern weiblicher Gottheiten und erhielten sogar die gleichen Löhne wie die Männer, ein Umstand, der auch heute noch in sogenannten zivilisierten Ländern nicht selbstverständlich ist. Aber alle verheirateten Frauen hatten im alten Ägypten eine überaus wichtige Pflicht zu erfüllen, ihren Ehemännern einen männlichen Nachkommen zu schenken. Mit ihm war für Vater und Mutter jetzt ein Mensch auf der Welt, der in Zukunft ihren Totenkult und damit ihr ewiges Leben garantierte. Mit ihren 7 Königen umfasste die 6. Dynastie den Zeitraum zwischen 2325 und 2155 vor Christus. Ihre zentrale Figur war Pharao Pepi II., der den Thron bereits als Kind bestieg und volle 94 Jahre regierte. Soweit bekannt ist dies die längste Regierungszeit der Geschichte. Leider fand diese ungeheuer lange Herrschaft kein gutes Ende. Sie stand am Ausgang des Alten Reiches, dem goldenen Zeitalter. Als Pepi II. Den Thron bestieg, ruhte das Alte Reich noch sicher auf seinen Grundfesten. 94 Jahre später war es im Begriff zu zerfallen. Pepi trat seine Herrschaft unter den besten Vorzeichen an. Ägypten war mächtig, Memphis eine strahlende Hauptstadt. Die Pharaonen der 6. Dynastie ließen sich weiterhin Pyramiden errichten, zwar längst nicht mehr so hohe wie jene von Cheops und Chefren, aber dennoch imposante Monumente. Religiösen Stiftungen räumte der König wie sein Vorgänger Neferikare aus der 5. Dynastie besondere Vorrechte ein. Er befreite sie durch Dekrete von der Abgabenpflicht. Diese Politik allerdings war gefährlich. Weil Pepi II. Ausgewählten Tempeln diese Privilegien einräumte und ihnen die Nutzung von Ländereien überließ, die rechtmäßig dem Pharao gehörten, setzte er einen Prozess fort, der die Schwächung der königlichen Macht nach sich zog. Seine Autorität nahm gefährlich ab. In der Provinz entstand eine Gesellschaftsschicht, die ihren neuen Reichtum bald als selbstverständlich betrachtete. Damit hatte der innere Verfall begonnen. Das mächtige Königreich von Pepi II. Wurde ein Koloss auf tönernen Füßen, und das nicht aufgrund einer Bedrohung von außen. Das Verhältnis zwischen Pharao und den Gauvorstehern war der Schwachpunkt des Staates. Die Könige der 5. und 6. Dynastie hatten den Gauvorstehern, um sich ihrer Treue zu versichern, mehr und mehr Privilegien eingeräumt. Nun waren die in ihren Provinzen fest etabliert und bildeten allmählich Kleinstaaten im Staat. Sie zogen es vor, in ihrer Provinz beerdigt zu werden, anstatt im Tode die Nähe des Pharao zu suchen, und sie bemühten sich, ihr Amt erblich zu machen. Gegen Ende der Regierungszeit von Pepi II. Brach das Alte Reich zusammen. Mindestens 8 Könige folgten auf den großen Monarchen, doch keiner konnte sich behaupten. Möglicherweise führten schwere Thronfolgeprobleme oder Palaststreitigkeiten zu einer politischen Instabilität, deren wirtschaftliche Folgen für die Ägypter verheerend waren. Der letzte Herrscher der 6. Dynastie und des Alten Reiches war eine Frau, Nitokris. Herodot, der griechische Klatschreporter, versäumte es nicht, skandalöse Gerüchte über sie zu verbreiten. Sie soll Selbstmord begangen haben, nachdem sie sich an jenen gerecht hatte, die ihren Bruder beseitigt hatten, um ihr die Thronbesteigung zu ermöglichen. Sicher ist, dass Nitokris Krisenmanagement betreiben musste. Doch es half alles nichts. Der Niedergang war nicht mehr aufzuhalten. Um 2155 vor Christus versank das Alte Reich in den Wirren der ersten Zwischenzeit. Eines der architektonischen Glanzstücke des riesigen Tempelbezirks zu Karnak war ein pavillonähnlicher Altartempel des Königs Sesostris I., eines Pharaos im Mittleren Reich, das von 2134 bis 1785 vor Christus die 11. und 12. Dynastie umfasste. Dieses kleine Bauwerk mit seiner klaren Linienführung war aber schon bald nach seinem Tode verschwunden. Die Ägypter selbst hatten es demontiert und seine Steine in den Fundamenten des großen Tempels zu Karnak verwendet. Ein französischer Architekt hat dieses Meisterwerk in geduldiger Kleinarbeit rekonstruiert. 2 Phänomene fallen an diesem Altartempel auf. Erstens sind die Hieroglyphen an den Wänden von großer Perfektion. Sie verkörpern ganz und gar das Mittlere Reich, das Zeitalter der Klassik der ägyptischen Sprache. Zweitens strahlt dieses Bauwerk wie von innerer Freude, von Harmonie. Es ist der Geist des Königs Sesostris, der in diesem Pavillon seinen Ausdruck findet. Der Ruf des Königs drang weit über Ägyptens Grenzen hinaus, denn er herrschte über die ganze damals bekannte Welt. Zunächst kämpfte er siegreich gegen die Libyer, dann führte er 9 Jahre lang in Asien Krieg und reihte seine Triumphe wie Perlen auf einer Schnur. Nach Ägypten zurückgekommen, ließ er zahlreiche Tempel errichten, Staudämme bauen, Kanäle graben. Unter seiner Herrschaft war das Steuersystem gerecht und die Agrarpolitik effektiv. Der Mann wurde zur Legende. Sesostris I., 1971 bis 1926 vor Christus, und Sesostris II., 1878 bis 1841 vor Christus, bildeten den Höhepunkt der 12. Dynastie. Beide Herrscher führten die Staatsangelegenheiten mit strenger Hand, um den Rückfall in eine Zeit zu verhindern, in der das Böse überall gelauert, Wegelagerer die Bevölkerung ausgeraubt, Dienerinnen ihre Herrinnen bestohlen und Anarchie anstelle Ordnung geherrscht hatte. Diese Epoche nennen Historiker die erste Zwischenzeit. Sesostris I. regierte das Land mit der Unterstützung eines Beraterstabs. Der Königshof verfügte über einen Etat, der strengen Kontrollen unterlag. Das Vermögen war groß und wurde sorgsam verwaltet. Die Schatzmeister Gottes finanzierten große Projekte und führten gewissenhaft Buch. Der Pharao hatte eine delikate Angelegenheit erfolgreich zu Ende gebracht. Er schränkte die Privilegien und übergroßen Machtbefugnisse der Gauvorsteher drastisch ein. Er nahm die Zügel des Staates wieder selbst in die Hand, auch wenn einige Provinzfamilien weiterhin reich und mächtig blieben. Wie die Pharaonen des Alten Reiches wählte auch Sesostris als Grab eine Pyramide. Sie ist etwa 60 Meter hoch. In den unterirdischen Gängen finden sich technische Neuerungen. Die Pharaonen des Mittleren Reiches liebten es, das Gangsystem so kompliziert zu gestalten, dass regelrechte Labyrinthe entstanden, wahrscheinlich zur Abschreckung von Grabräubern. Sesostris II. Scheint die Vorrechte der Gauvorsteher noch weiter als sein Vorgänger beschnitten zu haben. Nach seiner Regierungszeit verschwanden auch die prächtigen Provinzgräber. Der König hatte seine Allmacht wiedererlangt. Er befestigte das Land im Osten und im Süden. Die Armee hatte Spezialeinheiten zur Grenzüberwachung ausgebildet. Auch Söldner wurden eingesetzt, etwa nubische Bogenschützen. Der Pharao führte seine Armee siegreich bis nach Syrien und Palästina. Unter den beiden Sesostris erlebte die Goldschmiedekunst eine Blütezeit. In den Gräbern aus dieser Epoche wurden wahre Kleinodien gefunden. Gold, das Fleisch der Götter und Halbedelsteine waren die beliebtesten Werkstoffe. Am Nil gedieh eine Hochkultur, wie sie die Welt noch nie zuvor erlebt hatte. Unter allen Wissenschaften, die im alten Ägypten gepflegt wurden, war die Medizin wohl die berühmteste. Herodot weiß zu berichten: Heilkunde wird bei den Ägyptern von Spezialärzten versehen. Jeder Arzt behandelt nur eine Krankheit und nicht mehrere. Ärzte gibt es überall in Menge. Es gibt Augenärzte, Ohrenärzte, Zahnärzte, Magenärzte und Ärzte für innere Krankheiten. Die Ausbildung der Ärzte beruhte auf dem Erwerb praktischer Erkenntnisse, vor allem aber auf dem Studium bereits schriftlich fixierten Wissens. Es existierten zum Beispiel etwa 700 Verordnungen zur Heilung innerer Krankheiten. Die ägyptischen Ärzte glaubten, dass das menschliche Herz das Zentrum des Organismus sei. Es galt als Sitz der Seele, des Verstandes, der charakteristischen Eigenheiten und des Gefühlslebens. Durch das Herz sprach Gott. Durch das Herz erhielt der Ägypter sein Wissen über Gott und den Willen Gottes. Das Herz war des Menschen Partner, sprach zu einem in seiner Einsamkeit. Gleichzeitig war es die Maschine, die alle Körperfunktionen in Gang hielt. Vom Herzen aus führten Kanäle in alle Teile des Körpers und verbanden sie. Diese Kanäle leiteten nach dem Glauben der Ägypter nicht nur das Blut, sondern auch Luft, Tränen, Speichel, Schleim, Sperma, Urin, Nahrung und Kot. Ebenso gefährliche Substanzen, die als die Ursachen von Schmerz und Krankheit angesehen wurden. Für chirurgische Eingriffe eigneten sich Messer, Pinzetten und Holz- oder Metallstäbchen. Zum Verbinden von Wunden verwendete man gewöhnlich Leinenbinden, Fäden, Netze und Pölsterchen. Brüche wurden mit Palmblattrippen, Baumrinde, Leinen oder faserumwickeltem Schilfrohr sowie Holz fixiert. Auf Wunden legten die ägyptischen Ärzte am ersten Tag frisches Fleisch, das sie dann an den folgenden Tagen durch eine Öl- oder honiggetränkte Binde ersetzten. Schwere oder entzündete Verletzungen ließen sie offen, behandelten sie lediglich mit Öl, kühlten sie, ließen sie trocknen. Die Messer, mit denen die vorchristlichen Chirurgen Geschwüre öffneten, erhitzten sie über Feuer, um die bei dem Eingriff auftretende Blutung zu stillen. Dass sie damit zugleich Bakterien abtöteten, war ihnen nicht bewusst. Brandblasen oder Warzen durchstachen sie mit einem glühenden Holz- oder Metallstäbchen. Sogar an das Gehirn wagten sie sich. Skelettfunde zeigen offene und verwachsene Schädeldecken. Auch Zahnfüllungen waren im alten Ägypten bekannt, wenn auch die Malachit- und Harzmischungen nicht von langer Haltbarkeit gewesen sein dürften. Sogar regelrechte Brücken aus Gold- und Silberdraht waren nicht ungewöhnlich. Jedenfalls konnte der ägyptische Patient bei jeder Art von Leiden durchaus auf wirksame Hilfe hoffen, während in anderen Ländern Menschen auf Heilung durch die Güte der Götter hofften. Der Ruhm des Mittleren Reiches war in den Wirren einer Epoche untergegangen, über die wenig bekannt ist. Die zweite Zwischenzeit dauerte etwa 200 Jahre, von 1785 bis 1552 vor Christus. Auf eine Periode der Anarchie folgte eine Invasion. Um 1650 vor Christus fielen Fremde, die Hyksos, im Delta ein. Es waren fremde Völker aus dem Osten, vermutlich Beduinenstämme, die an den Nil drängten, ohne auf große Gegenwehr zu stoßen. Sie brannten Städte nieder, machten die Tempel dem Erdboden gleich, metzelten die Einheimischen nieder oder zwangen sie zur Sklaverei. Die Hyksos gründeten ihre eigene Hauptstadt, Auraris, eine Festung im Delta. Dort verehrten sie den Gott Seth, dessen Wesen dem asiatischen Gott Baal ähnelt. Die Hyksos übernahmen die Hieroglyphenschrift ebenso wie ägyptische Sitten und sogar ägyptische Namen. So gewöhnte sich die Bevölkerung an ihre Anwesenheit und an ihre Regierung, die sich vermutlich kaum von jener der eher unbedeutenden Herrscher der 13. Dynastie unterschied. Zudem brachten die Hyksos ihre höher entwickelten Waffen wie Dolche und Schwerter aus Bronze und ihre Bögen mit, führten mit Pferden bespannte Streitwagen ein und zogen geschickt angelegte Festungsmauern um ihre Stadt. Die Invasion durch die Hyksos ist also nicht als reiner Eroberungskrieg zu sehen, sondern eher als eine allmähliche Besetzung Nordägyptens mit kleineren Gefechten. So verging ein Jahrhundert, in dem das Land in politischer und wirtschaftlicher Betäubung versank. Um 1650 vor Christus ertrug die 17. Dynastie in Theben nicht länger die Anwesenheit der Fremdlinge auf ägyptischem Boden, die zudem auch noch Tribut verlangten. Die Fürsten aus Theben vereinten die Südprovinzen unter ihrer Befehlsgewalt. Ein militärischer Aufstand brach los. Zunächst wurden die Revolten zwar niedergeschlagen, doch der Funken der Empörung war nicht mehr auszutreten. Die Aufstandsbewegung weitete sich aus. Um 1555 vor Christus kam Pharao Kamose in Theben an die Macht. Er war fest entschlossen, das Land von den Fremden zu befreien. »Ich fuhr flussabwärts«, berichtet der Pharao, »um die Asiaten auf Befehl Amons, des guten Beraters, zu stürzen. Meine tapferen Soldaten vor mir waren wie ein Feuersturm. Mein Herz war voller Freude. Als es über der Erde hell wurde, stieß ich auf die Feinde herab wie ein Falke.« Es gelang Kamose, die Hyksos durch sein Vorrücken nach Norden in ihre Hauptstadt Auraris zurückzudrängen. Er begann mit der Belagerung. Kamose erwies sich als unerbittlicher Rächer. Die Städte, die mit den Hyksos paktiert hatten, ließ er dem Erdboden gleichmachen. Es war der Untergang aller Feinde Ägyptens, all jener, die vergessen hatten, dass der Pharao allmächtig und mit den Göttern im Bunde ist. und dem König war das Glück hold. Seine Männer fassten einen Boten, den der Anführer der Hyksos mit einer Nachricht nach Nubien gesandt hatte. Darin rief der Hyksos-Führer die Nubier zu einem Bündnis gegen Kamose auf, den er offensichtlich fürchtete. »Wenn es ihm gelingt, mich zu schlagen«, warnte er, »dann wird er auch euch schlagen. Kommt, macht euch sofort auf den Weg nach Norden, zögert nicht länger. Seht, er ist hier, er ist mir schon nahe. Ich werde mich seiner nicht entledigen, bis ihr kommt. Dann werden wir Ägyptens Städte unter uns teilen.« Nubien gab sich also nicht damit zufrieden, inzwischen das ägyptische Joch abgeschüttelt zu haben. Es beging obendrein noch Verrat. Doch der Herrscher an der südlichen Grenze Ägyptens konnte den Hyksos nicht helfen, zu schwach waren seine Kräfte. Kamose kehrte also siegreich nach Theben zurück, wo er von einem jubelnden Volk empfangen wurde. Dennoch war sein Sieg nicht vollständig. Kamose gilt in der Geschichte nicht als der Befreier Ägyptens. Dieser Ehrentitel sollte erst seinem Nachfolger Ahmose zukommen, dem Begründer der 18. Dynastie und des neuen Reiches. Ahmose, der von 1552 bis 1527 vor Christus herrschte, kann zugleich als letzter Pharao der 17. Dynastie und als erster der 18. gelten. Er verkörperte nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch den Beginn jener Epoche der ägyptischen Geschichte, über die wir am meisten wissen, das Neue Reich. Es umfasste die 18. bis zur 20. Dynastie in der Zeit von 1552 bis 1070 vor Christus. Kamose war es nicht gelungen, die Festung Auraris zu schleifen. Die Hyksos waren weit nach Norden zurückgedrängt, doch ihre Hauptstadt stand noch. Erst Ahmose gelang es, Auraris einzunehmen. Dieses Ereignis kennzeichnete den Beginn einer neuen Dynastie. Ahmoses Armee gab sich mit diesem Erfolg nicht zufrieden. 3 Jahre lang belagerten sie die Stadt Scharuhen, eine Festung im südwestlichen Palästina, bis auch sie eingenommen werden konnte. Doch damit war die Säuberungsaktion immer noch nicht beendet. Schließlich hatte Nubien die Hyksos tatkräftig unterstützt. Ahmose führte seine Truppen also in den Süden und holte Nubien mit Gewalt in den Schoß Ägyptens zurück. Die Armee war getragen von einer Welle der Begeisterung. Sie empfand sich als Befreier, der kämpfte, um Ägypten den Glanz vergangener Zeiten wiederzugeben. Ahmose, wieder in Theben, ließ im ganzen Land die Tempel renovieren und dankte damit den Göttern, die auf seiner Seite gestanden hatten. Die Frauen der thebanischen Königsfamilie spielten bei der Befreiung Ägyptens eine wichtige Rolle. Achotep, die Mutter des Ahmose, wurde auch noch nach ihrem Tode verehrt. Sie hatte in Theben einen Aufstand niedergerungen und die Einigkeit in den Rängen der Armee wiederhergestellt. Nach Kamoses Tod und dem Misserfolg des Königs vor Auraris hatte es die Königin geschafft, in die Herzen der Kämpfenden neuen Mut zu pflanzen, bevor Ahmose sie dann endgültig zum Sieg führte. Diese starke Frau starb mit über 80 Jahren. Ihre Mumie wird im Ägyptischen Museum in Kairo aufbewahrt. Ahmose heiratete Ahmose Nofretere. Und diese Königin wurde noch berühmter als ihre Vorgängerin. Der König pflegte sich häufig ganz offiziell mit ihr zu beraten. Sie begleitete ihn oft in aller Öffentlichkeit und ermunterte ihn, endlich wieder die rege Bautätigkeit früherer Pharaonen aufzunehmen. In diesem Befreiungskampf entwickelte Ägypten ein starkes Bewusstsein seiner Einzigartigkeit und Besonderheit gegenüber anderen Völkern. Zudem entstand an der Spitze der ägyptischen Gesellschaft eine neue Klasse, das Militär. Die von den mächtigen Herrschern des Mittleren Reiches errichteten Befestigungsanlagen hatten die Eindringlinge nicht aufhalten können. Verteidigung allein schien nicht mehr sicher genug. Die Pharaonen des Neuen Reiches beherzigten diese Lehre und zogen mitunter den Angriff vor, statt den Schlag des Gegners abzuwarten. Das Neue Reich war militärisch orientiert. Krieg und Frieden wechselten sich ab. Und so wurde das neue Reich zur dritten ruhmreichen Periode der ägyptischen Geschichte. Die großen Namen aus jener Zeit sind auch heute noch berühmt. Hatshepsut, Thutmosis III., Amenophis II., Thutmosis IV., Echnaton und Ramses II. Mehr als 20 Jahre, von 1490 bis 1468 vor Christus, herrschte eine Frau über Ägypten. Hatshepsut war nicht der erste weibliche Pharao. Im Alten Reich und im Mittleren Reich hatte es jeweils eine Königin gegeben. Aber keine war so klug und geschickt wie sie und verfügte über einen so ausgeprägten Sinn für Politik und Diplomatie. Hatshepsut war eine der beiden Töchter des großen Monarchen Thutmosis I. Er lehrte seine Tochter schon früh den Umgang mit der Macht. Die junge Pharaonin hatte den energischen Charakter ihres Vaters geerbt. Sie heiratete Thutmosis II., einen Sohn ihres Vaters, mit einer Nebenfrau. Ihm war allerdings nur eine kurze, dreijährige Regierungszeit beschieden. Sein Tod brachte Ägypten in eine schwierige Lage. Thutmosis II. Hinterließ zwei Töchter und einen Sohn, den künftigen Thutmosis III. Doch der war noch ein Kind und konnte das schwere Amt, das für ihn bestimmt war, nicht erfüllen. Also übernahm Hatshepsut, noch nicht einmal 20 Jahre alt, die Regentschaft. Als Tochter des Königs, Schwester des Königs, Gemahlin des Gottes, große königliche Gemahlin, erklärte sie, werde sie das Land ganz nach dem Willen ihres Neffen leiten. Doch diese Herrschaft unter einem fremden Namen entsprach nicht der ägyptischen Mentalität. Also beschloss Hatshepsut, König zu werden. König, nicht Königin. Denn sie ließ sich mit männlichen Merkmalen ausstatten, die sie zu einem ganz gewöhnlichen Pharao machten. Sie trug Männerkleidung, ließ sich den Zeremoniebart anlegen und setzte sich die Doppelkrone aufs Haupt. Zwei Jahre nach dem Tod Thutmosis II. Legitimierte sie ihre Macht, indem sie behauptete, ihr Vater, der vielgeliebte Thutmosis I., habe sie noch zu Lebzeiten zu seiner Erbin bestimmt. Hatshepsut war eine wunderschöne Frau. Eines ihrer schönsten Porträts zeigt uns einen menschenköpfigen Sphinx, der im Metropolitan Museum of Art in New York steht. Die Gesichtszüge sind zart und energisch zugleich. Der Anblick ihrer Mumie, die in Kairo zu besichtigen ist, fesselt jeden. Das lange Haar ist erhalten, der Ausdruck ihres Gesichtes lässt eine willensstarke Persönlichkeit mit viel weiblichem Charme erkennen. Hatshepsut regierte in einer Phase des Friedens. Das ermöglichte ihr eine rege Bautätigkeit. Ihr Meisterstück ist der nach ihr benannte Tempel in Deir el-Bahari, im Tal der Königinnen am Westufer Thebens, dem heutigen Luxor. Besucher können in seinen Inschriften die Geschichte ihrer Regierungszeit nachlesen. Ein Heiligtum aus dem Mittleren Reich existierte dort bereits. Doch die Königin, die die Leitung der Arbeiten ihrem Baumeister Senenmut anvertraute, hatte einen außergewöhnlichen Plan erdacht. Deir el-Bahari weist eine in der ägyptischen Architektur einzigartige Gestaltung auf. Eine sanft ansteigende Rampe führt zum Tempel, der aus drei übereinander liegenden Terrassen besteht. Die Königin hatte das Glück, ihren Grabtempel noch zu ihren Lebzeiten fertiggestellt zu sehen. Nachdem Thutmosis III. Aus seiner Sicht endlich nach ihrem Tod den Thron bestiegen hatte, ließ er einige Kartuschen der Hatshepsut entfernen, ohne jedoch das gesamte Bauwerk zu zerstören. Auch Ramses II. Hinterließ hier, wie überall in Ägypten, seine Spuren, indem er seinen Namen und lobreiche Texte über seine Taten in die Mauern einmeißeln ließ. Gegen Ende der 20. Dynastie, in einer Zeit des Niedergangs, scheint der Tempel weitgehend aufgegeben worden zu sein. Der heilige Bezirk diente Priestern und Priesterinnen des Amun als Friedhof. Königsmumien wurden hier versteckt. Sand und Staub bedeckten einen Großteil des Bauwerks. Im 5. Jahrhundert nach Christus wurde auf den Ruinen des ägyptischen Heiligtums, das etwa im 2. Jahrhundert nach Christus endgültig von den ägyptischen Priestern aufgegeben worden war, ein Kloster errichtet. Im 8. Jahrhundert nach Christus erlosch alles Leben in diesem Tal, das erst mit den Ausgrabungen im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Heute kann der Tempel in einem Zustand bestaunt werden, der seinem ursprünglichen Aussehen nahekommt. In diesem Tempel, der Hathor geweiht ist, der Göttin der Freude und der Liebe, verehrte die Königin ihren Vater Thutmosis I., den großen Gott Amun-Re, doch auch den Sonnengott Re-Harachte und den Totengott Anubis. Wie das Leben von Hatschepsut, der größten Königin Ägyptens, endete, ist unbekannt. Viele Ägyptologen behaupten, dass der junge Thutmosis III., der nach ihrem Tod die Macht übernahm, seine Tante hasste und ihren Namen von den Monumenten tilgen ließ, um die Erinnerung an die Herrscherin auszulöschen. Gegen diese Theorie spricht, dass Thutmosis III. Den Tempel zu Deir el-Bahari nicht niederreißen ließ. Thutmosis III. War wohl eher bestrebt, seine eigene Macht zu legitimieren, direkt an die Herrschaft Thutmosis II. Anzuknüpfen, als sämtliche Spuren von Hatschepsuts Regierung auszulöschen. Hatschepsuts Grab war das erste Grab, das im Tal der Königinnen angelegt wurde. Es ist über 400 Meter tief in den Fels gehämmert und weder mit Texten noch mit Darstellungen geschmückt. Es enthielt die Sarkophage von Hatschepsut und ihrem Vater Thutmosis I. Als Pharao hatte sich Hatschepsut später ein weiteres Grab im Tal der Könige anlegen lassen. Hapuseneb, der Oberpriester des Amun, kümmerte sich um dessen Ausgestaltung. Hatschepsuts Vater Thutmosis verdanken wir eine wichtige Neuerung. Er wählte das Tal der Könige als Ruhestätte der Pharaonen. Dieses Tal wurde von kleinen Forts aus bewacht und war für Nicht-Eingeweihte unzugänglich. Aber in unruhigen Zeiten zog dieser magische Ort stets Räuber und Plünderer an, die das Gold der Monarchin lockte. Die etwa 30 bis 50 Handwerker, die an den Königsgräbern arbeiteten, lebten in einer Siedlung, die Stätte der Harmonie genannt wurde. Diese Männer unterstanden direkt der Befehlsgewalt des Pharaos und seines Wesirs. Diese Zunft bildete ein Eingeweihtenkollegium, das nach ehernen Regeln lebte. Der dritte Thutmosis wurde zu einem der bedeutendsten Könige des alten Ägyptens. Er zog gegen die Feinde im Norden und unternahm 16 weitere Feldzüge, die ihm Ruhm und seinem Reich Vasallen einbrachten. Die zahlreichen Feldzüge des Pharaos erforderten eine große und disziplinierte Armee. Neben den rein militärischen Aufgaben wurde sie auch zum Schutz der Arbeiter eingesetzt, die zu den Steinbrüchen unterwegs waren oder Baumaterial transportierten. Die Pharaonen im neuen Reich verfügten über eine echte Berufsarmee, die von bewährten Befehlshabern geführt wurde. So wurde die Armee zu einer gewissermaßen privilegierten Klasse. Umso mehr, als die Beute, die sie von ihren Feldzügen mitbrachte, die Tempel und damit die gesamte Gesellschaft bereicherte. Unter den Elitetruppen sind vor allem die Wagenlenker hervorzuheben. Diese Männer spielten bei Auseinandersetzungen eine zentrale Rolle. Der ägyptische Streitwagen war mit 2 Kriegern bemannt und wurde von 2 Pferden gezogen. Einheiten mit jeweils 25 Streitwagen wurden von einem Anführer befehligt, der die Anweisungen seinerseits vom obersten Truppenführer erhielt. Mit der Einführung dieser militärischen Neuerung wurde eine spezielle Versorgungsstruktur erforderlich. Der Vorsteher der Pferde und der Vorsteher der Stallungen wachten über die Instandhaltung der Fahrzeuge und die Pflege der Tiere. Der König selbst kämpfte auf einem prachtvollen Streitwagen. Die Belagerungsgeräte vor feindlichen Städten wurden von Pioniertruppen aufgebaut. Den eigentlichen Angriff führte man mit Sturmböcken und Leitern durch. In dieser Berufsarmee waren sowohl Ägypter als auch Fremde zu finden. Das Gros der Bewaffneten bestand aus Fußtruppen. Die kleinste Einheit war ein Zug, 50 Mann stark. Jede Gruppe stand unter dem Kommando eines Standartenträgers. Die Fußsoldaten trugen einen kurzen Schurz und schützten ihren Leib durch ein Stück Leder. Ganze Rüstungen aus Leder oder Bronze waren noch nicht die Regel. Die fremdländischen Soldaten trugen meist runde Schilde, lange Schwerter und Helme. Kehrten die Soldaten nach Ägypten zurück, um ihre Laufbahn zu beenden, wurden sie in Naturalien entlohnt. Die tapfersten bekamen Goldgeschenke und erhielten Felder und kleine Landgüter. Das Ende der Regierung des Thutmosis III. Verlief ruhig. In den letzten 12 Jahren seiner Herrschaft sind keine Asienfeldzüge mehr bekannt. Die unterworfenen Gebiete entrichteten dem ägyptischen Königshof regelmäßig ihren Tribut. Die Reichtümer mehrten sich, der Luxus wurde zur Selbstverständlichkeit. Der Ruhm des Pharaos war groß. Ägypten war der Herrscher der antiken Welt. Das Land verfügte über ein unbesiegtes Heer und galt als strahlende Kulturnation. Thutmosis III. Ernannte seinen Sohn Amenophis II. Zum Mitregenten, um ihn in die Staatsgeschäfte einzuführen. Als der große Pharao um 1436 vor Christus im Alter von mindestens 60 Jahren starb, erstreckte sich sein Reich vom Euphrat bis zum Sudan. Das ist die größte Flächenausdehnung, die Ägypten je erreicht hat. In einer Hymne auf den Pharao heißt es: Die Grenze seines Landes im Süden reicht bis zum Gipfel der Erde, seine Nordgrenze bis zu den Rändern Asiens, bis zu den Stützen des Himmels. Die Götter haben dem König versprochen, ihm die Erde bis zu ihren Grenzen zu schenken. Der Ozean ist in seiner Faust eingeschlossen. Der König ist ein Stier mit stolzem Herzen, der das Universum beherrscht. Das Grab des Thutmosis III. Im Tal der Könige rühmt etwa 740 Gottheiten, die alle in der Grabkammer abgebildet sind. So erwies der König allen göttlichen Kräften die Ehre, die ihn bei seinem Lebenswerk unterstützten. Die Beschwerden, die den Menschen im Alter plagen, schildern die Schriften des Ptahotep sehr anschaulich. Das Greisenalter ist gekommen, Gebrechlichkeit hat sich eingestellt, Schwäche und immer wieder Müdigkeit. Einem Kind gleich schläft man all den Tag, die Augen sind schwach, die Ohren taub, die Kraft nimmt ab durch Müdigkeit. Der Mund schweigt still und spricht nicht mehr. Das Herz ist leer und erinnert sich nicht mehr, und die Knochen schmerzen durch und durch. Was einst so gut, ist schlecht geworden, und schmackhaft finde ich nichts mehr. Fürwahr, was das Alter den Menschen antut, ist schlecht in jeglicher Hinsicht. Jedes Wort, jede Zeile klingt auch heute noch aktuell. Um ein hohes Alter zu erreichen, musste nach Ansicht der Ägypter der Mensch ein gerechtes Leben geführt haben und in Harmonie mit der Natur sowie mit seinen Mitmenschen gelebt haben. An ein endgültiges Lebensende glaubten sie nicht. Aus Erfahrungen wussten sie, dass die im heißen Wüstensand bestatteten Körper ihrer Vorfahren erhalten blieben und sich über Jahrzehnte hinweg ihre Gestalt bewahrten. Deshalb wurde für sie die Erhaltung des Körpers zu einer Bedingung für die Rückkehr der Seele, die sich im Augenblick des Todes vom Körper getrennt hatte. Der Glaube an die Auferstehung ging von Beobachtungen aus, die sie in der Natur machten. Die Sonne stirbt zwar täglich im Westen, doch wird sie im Osten jeden Tag aufs Neue geboren. Das in die Erde geworfene Saatkorn stirbt nur scheinbar, denn binnen kurzem sprießt aus ihm neues Leben hervor. Auch in den Mythen fanden sie eine Bestätigung für die Auferstehung, besonders in dem Mythos von dem guten König Osiris. Dessen neidischer Bruder Seth hatte ihn erschlagen, seinen Leichnam zerstückelt und über ganz Ägypten verstreut. Osiris' getreue Gemahlin Isis sammelte dann die Teile seines toten Körpers wieder ein, fügte sie aneinander und belebte ihn, wobei ihr andere Götter halfen. Der Ägypter, egal ob reich oder arm, hing an seinem paradiesischen Niltal und fühlte sich woanders nie so glücklich wie gerade dort. Starb ein Ägypter im Ausland, setzten seine Verwandten alles daran, seinen Leichnam in die Heimat zu überführen. Auch nach dem Tod sollte sein Leben in einer gewohnten Umgebung weitergehen. Dienerfiguren, sogenannte Ushebtis, hatten für den Verstorbenen im Jenseits zu arbeiten, damit dieser ungestört die Freuden des Paradieses genießen konnte. Der Glaube an ein Leben im Jenseits war der Grund, weshalb jeder Mann bei Erreichen einer guten Stellung damit begann, für sich und die Seinen ein Grab, eine ewige und wirkliche Heimstatt zu errichten. Auch die Ärmsten, die sich den Luxus eines steinernen Grabes am Rande der Wüste nicht leisten konnten, hegten die feste Hoffnung, dass ihr Körper, in Matten, Stoff oder Tierhäute gewickelt und dem heißen Sand übergeben, dank der natürlichen, dörrenden Wirkung erhalten blieb und dass die männlichen Nachkommen von Zeit zu Zeit über dem Leichnam beten und magische Sprüche rezitieren würden. Nach ägyptischen Vorstellungen ging dem Tod, dessen Schutzherrin die Göttin Sachmet war, eine gefährliche Zeit voraus, in der sich die Ka, die Seele, vom materiellen Körper trennte und außerhalb von ihm lebte. Erst wenn die Priester und die Hinterbliebenen den Körper rituell gereinigt, durch die Mumifizierung vor dem Verfall bewahrt und ihn bestattet hatten, konnte die Seele wieder in ihn einziehen. Alle am Verstorbenen vollzogenen rituellen Handlungen dauerten 70 Tage, also genauso lange, wie Sirius, der wichtigste Stern am ägyptischen Firmament, brauchte, um am Horizont zu verschwinden, also zu sterben. Das Bestattungsritual war kompliziert und hing von der gesellschaftlichen Stellung des Verstorbenen ab. Herodot berichtet darüber: Stirbt in einem Hause jemand aus den besseren Ständen, so bestreichen sich die Weiber im Trauerhause alle den Kopf oder auch das Gesicht mit Kot. Dann lassen sie die Leiche im Hause und ziehen kurz geschürzt mit entblößtem Busen in der Stadt herum, wobei sie sich an die Brust schlagen und mit ihnen alle ihre weiblichen Verwandten. Ebenso schlagen sich auch die Männer an die Brust, auch sie kurz geschürzt. Berichte griechischer Autoren, wonach die sogenannten Paraschisten, denen das Aufschneiden des Leichnams oblag, um die Innereien zu entnehmen, gesteinigt worden seien, dürften wohl eher als symbolisch-rituelle Bestrafung des Seth angesehen werden, der dem Mythos zufolge den Körper des Osiris geschändet hatte. Die herausgenommenen Eingeweide wurden sorgfältig in Natron gewaschen, getrocknet und in Harz getaucht, entweder in Holzkästen oder in hölzerne Miniatursärge gelegt. Meist jedoch kamen sie in steinerne Krüge, die Kanopen. Die Balsamierung war kein bloßer technischer Vorgang, sondern wurde von einem ausgeklügelten Ritual begleitet, das an das Vorgehen des Anubis bei der Auferweckung des Osiris erinnerte. Jede Handlung der Balsamierer war mit dem Rezitieren entsprechender Gebete verbunden, die genauso wichtig waren wie die ordnungsgemäß vollzogene Handlung selbst. Das wichtigste Ritual, die Mundöffnung, war für das künftige Leben der Mumie unerlässlich. Der Priester berührte das Gesicht der Mumie mit einer Art Meißel und trieb es anschließend mit Milch ein. Mit dieser Handlung sollten die Sinne und körperlichen Funktionen des Verstorbenen wiederbelebt werden. Anschließend umarmte der Priester die Mumie, wodurch sie ihre Seele wiedererlangen sollte. Nun konnte dem Verstorbenen der Opfertisch mit Brot, Fleisch, Wein, Obst und Gemüse bereitet werden. Und der Priester forderte den Verstorbenen zur Annahme der Opfergaben auf, zu denen ebenfalls die Gegenstände der Grabausrüstung gehörten. Auch nach der Beisetzung hielt die Sorge um den Dahingeschiedenen an. Dem Totenkult der verstorbenen Könige dienten ihre Totentempel, die durch eigens für diesen Zweck errichtete Stiftungen versorgt wurden. Sie verfügten über eigenes Personal, Totenpriester also, die sich um das Grab kümmerten und dem Verstorbenen täglich Speise und Trank auf dem Opferaltar darbrachten, heilige Texte rezitierten und den Wirtschaftsbetrieb der Totenstiftung verwalteten. Jeder Ägypter glaubte fest daran, dem Verstorbenen werde ein ewiges Leben zuteil. Aber das war nicht so einfach. Lauerten doch mannigfaltige Gefahren auf die Seele bei der Reise in die Unterwelt. Zu ihrer Überwindung dienten Anweisungen und Sprüche in den Pyramidentexten, den Sargtexten und den Totenbüchern. Im Angesicht des strengen Unterweltgottes Osiris erwartete einen jeden das Totengericht, bei dem das Herz des Verstorbenen beladen mit den guten Taten gegen die Ma'at, die Göttin der Wahrheit, aufgewogen wurde. Selig war, wer guten Gewissens von sich sagen konnte, dass er sein ganzes Leben lang in Gerechtigkeit, dem strengen altägyptischen Sittenkodex entsprechend, gelebt hatte. Es waren friedliche, glorreiche Zeiten, die jetzt in Ägypten anbrachen. Die Pharaonen Amenophis II., Thutmosis IV. Und Amenophis III. Mehrten den Ruhm und den Reichtum des Landes. Das Reich stand auf dem Gipfel von Macht und Wohlstand. Der Pharao war die Sonne, die hinter seinem Thron aufgeht. Das änderte sich erst, als Amenophis IV., der sich bald Echnaton nennen sollte, die Herrschaft übernahm. Er war einer der rätselhaftesten Gestalten unter den Pharaonen und verdient es, dass man sich ausführlicher mit seinem Schicksal beschäftigt. Es muss im Januar 1350 vor Christus gewesen sein, als Nofretete und Amenophis IV. Auf einem goldenen, zweirädrigen Wagen von Theben in Richtung Norden fuhren und sie auf halbem Wege nach Memphis am Ostufer des Nils gegenüber der Stadt Hermopolis Halt machten. Nach einem bis ins Detail vorbereiteten Ritual markierten der König und die Königin mit Hilfe dreier Steinsäulen ein 10x4 Kilometer großes Areal und opferten auf einem eigens errichteten Altar Brot, Bier, Rinder, Kälber, Vögel, Wein, Früchte, Weihrauch und kühles Wasser. Dann sprach der Pharao zu seinem Hofstaat: Seht, Aton hat diese Stadt Achetaton gewünscht. Sie soll ein Denkmal sein für ihn in alle Ewigkeit. Ich werde Achetaton bauen für Aton, meinen Vater, an diesem Ort. Und die Königin soll nicht zu mir sagen: Sieh doch, es gäbe einen schöneren Ort für Achetaton an einer anderen Stelle. Ich würde auf sie hören. Wenn ich in einer Stadt nördlich, südlich, westlich oder östlich sterbe, in Millionen von Jahren, bringe und begrabe man mich in Achetaton. Wenn die große königliche Gemahlin Nofretete in einer Stadt im Norden, Süden, Westen oder Osten in Millionen Jahren stirbt, so bringe und begrabe man sie in Achetaton. Wenn die Prinzessin Meritaton stirbt, so bringe und begrabe man sie ebenfalls hier. Man mache außerdem eine Nekropole für den Mnevis-Stier in der östlichen Bergkette von Achetaton und man begrabe ihn darin. Man baue Grabanlagen für den größten der Schauenden, die Gottesväter des Aton und die Diener des Aton im östlichen Gebirge. Man mache Gräber für alle Beamte und alle Bürger in der Bergkette des Ostens. So sprach der Pharao, und der Hofstaat, bestehend aus Beamten und Generälen, auf dem Bauch liegend, seinen Worten lauschend, erschien es, als sprach Gott Aton, der Sonnengott, selbst zu ihnen. Mit dieser Zeremonie, die uns aus aufgefundenen Schriften genau überliefert ist, begann ein gigantisches Städtebauprojekt. Es grenzt an ein Wunder, eine Stadt, die neue Hauptstadt des ägyptischen Weltreichs, in nicht viel mehr als in 2 Jahren aus dem Wüstenboden zu stampfen. Wie es möglich war, in dieser Zeit Versorgungseinrichtungen zu schaffen, Wege, Straßen, Hafenanlagen, Wirtschaftsbetriebe und fruchtbare Felder am Westufer des Nils anzulegen. Kurzum, es war eine Meisterleistung in Planung und Ausführung. Zentrum der Traumstadt, die von einer Prachtavenue in Nord-Süd-Richtung durchzogen wurde, war der königliche Palast, in einer leichten, luftigen Bauweise errichtet, mit vielen Säulen und einladenden Innenhöfen und bis auf die Säulen und Fundamente in Nilschlammziegeln ausgeführt. Alle Gebäude waren nach streng hierarchischem Prinzip angeordnet. Nach Rang gruppierten sich um den Palast der königlichen Familie die Häuser der adligen Würdenträger, Höflinge und Beamten. Deutlich abgesondert von der bürgerlichen Oberschicht und schier unerreichbar für das gesamte Volk. Die Bewohner hatten jedoch täglich Gelegenheit, ihren König und die schöne Nofretete zu sehen. Dann nämlich, wenn die beiden vom Palast her die Königsstraße über eine Hochbrücke überquerten, um den Regierungssitz, ihren Thronsaal und die große Säulenhalle zu erreichen. Diese überdachte Hochbrücke hatte eine Öffnung, das sogenannte Fenster der Erscheinung. An diesem Fenster zeigte sich das Herrscherpaar allmorgendlich zusammen mit den Kindern und nahm die Huldigungen des Volkes entgegen. Als der Bau der neuen Metropole Amarna in Angriff genommen wurde, änderte Amenophis IV. Seinen Namen in Echnaton. Das bedeutete dem Aton gefällig, Aton dem Sonnengott, als dessen Prophet sich der Pharao ausgab. Amenophis IV. Bestieg den Thron im Jahre 1364 vor Christus, im Alter von 15 Jahren. Wahrscheinlich war er zu dieser Zeit bereits mit Nofretete verheiratet, deren Name »Die Schöne ist gekommen« bedeutet. Sie war eine gebürtige Ägypterin, wahrscheinlich war sie die Tochter eines hohen Würdenträgers bei Hofe. Eigentlich hätte der neue König die Erbprinzessin ehelichen müssen. Vermutlich aber hatten die wirklichen Machthaber Ägyptens diese Vermählung bestimmt, die sich dann zu einer tiefen Liebe zwischen zwei außergewöhnlichen Menschen entwickeln sollte. Die ersten Götter, die die alten Ägypter anbeteten, waren Katzen, Kühe und Widder, Haustiere, geliebt und gefürchtet zugleich wegen ihrer Stummheit. Das war in prähistorischer Zeit. Später, als aus den Nomaden des Niltals sesshafte Bauern geworden waren, deren Leben in Abhängigkeit von den Naturgewalten verlief, stiegen die Götter gen Himmel und nahmen die Gestalt von Sonne, Mond und Sternen an. In ihrem Abbild vermischte sich Menschliches mit Tierischem. Schon früh stellte der Nillandbewohner die Frage nach dem Ursprung der Welt, und er beantwortete sie, indem er eine Gottheit erdachte, die er Atem nannte, das All, eine Gottheit, selbst erschaffen und sich selbst befruchtend für die Entstehung eines großen Götterhimmels mit an Frivolität nicht zu überbietenden Familienverhältnissen. Es war der Gegensatz von Leben und Tod, der auf das ägyptische Denken eine ungeheure Faszination ausübte. Da ist Osiris, der Sterbende und Wiederauferstehende, dessen Schicksal der Ägypter zu teilen hoffte. Da ist Re, der Fruchtbarkeit und Leben spendende, zu dem er in Dankbarkeit und Liebe betete. Re, die Sonne, nahm zunächst die Symbolform eines über dem Himmel kreisenden Falken, des Horus, an und erhielt in historischer Zeit menschliche Gestalt mit Horuskopf und krönender Sonnenscheibe. Der Beiname dieses Re lautete Re Harachte, und mit Beginn des Mittleren Reiches sog dieser Re Harachte immer mehr lokale Gottheiten auf, wobei die Fusion mit dem thebanischen Gott Amun die bedeutendste und folgenschwerste war. Amun, der Verborgene, war seit der ersten Hälfte der 11. Dynastie in Theben verehrt worden. Eine widderköpfige Menschengestalt mit hoher Federkrone und krönender Sonnenscheibe. Die Verbindung mit Re machte ihn zum König der Götter, der seine größte Verehrung in drei nahe beieinander liegenden Orten erfuhr, in Karnak, Luxor und Medinet Habu. Dort hatte sich eine mächtige Theokratie konstituiert, eine Priesterkaste, die den Amun-Kult zunehmend ausdehnte, immer mehr Feste einführte und auch in politischen Fragen Anspruch auf Mitbestimmung erhob. Politische und sakrale Ämter wurden in zunehmendem Maße miteinander verknüpft. Amenophis IV. Und Nofretete verfolgten das Treiben der Priester mit Misstrauen. Ja, sie fürchteten, die Amun-Priester könnten einen totalitären Gottesstaat einführen. Mit unglaublicher Raffinesse verstanden es die Tempeldiener, politische Entscheidungen durchzusetzen. Wenn die Priester bei offiziellen Anlässen kahlköpfig und halbnackt, nur mit einem Leopardenfell bekleidet, ihr Götterbild in einer verhüllten Barke durch die Stadt schleppten, so ergab es sich wie zufällig, dass die Barke vor einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Person Halt machte, was prompt als Fingerzeig Amuns gedeutet wurde. Auf diese Weise wurde schließlich auch Hatschepsut zur Königin bestimmt. Es wird die junge Frau einige Opfer an die Götter und vor allem an die Priester gekostet haben. Fest steht jedenfalls, dass es Spannungen gab zwischen dem regierenden Herrscherhaus auf der einen und dem Türöffner des Himmels, dem Hohepriester des Amun und seinen Propheten auf der anderen Seite. Es musste also, um die immer mächtiger werdenden Amun-Priester in die Schranken zu verweisen, ein neuer Gott her, ein Konkurrenzgott. Was lag näher, sich wieder auf Reharachte zu besinnen, der nun nicht mehr mit menschlichem Körper und falkenköpfig erscheint, sondern als Abbild seiner ursprünglichen Bedeutung, als Sonnenscheibe und Aton genannt wird. Einziges Zugeständnis an die alte bizarre Göttermythologie mit ihren Mischwesen und Symbolen sind die Strahlenarme Atons, die in langfingrigen Händen auslaufen. Nofretete und Echnaton verließen die alten Kultstellen, um ungestört die Macht in Ägypten neu zu zentrieren. An Echnatons Seite spielte Königin Nofretete eine bedeutende Rolle. Die Königin setzte sich ebenso nachdrücklich für die neue Religion ein wie ihr Gatte. Sie wurde zum Schönheitsideal der ägyptischen Frau. Die beiden hervorragenden Porträts, die wir von ihr besitzen, eines ist in Berlin, das andere in Kairo zu bewundern, haben noch heute eine Faszination, der sich niemand entziehen kann. Nofretete nahm aktiv an den heiligen Ritualen teil und war Oberpriesterin eines speziellen Heiligtums, in dem der Sonnenuntergang zelebriert wurde. Diese so aktive Königin war auch Mutter. Die Liebe zu ihren Kindern und zur Familie war bei ihr wie auch bei Echnaton sehr ausgeprägt. Sie gebar 6 Töchter. Die Familie war Symbol des göttlichen Lebens. Oft ließen sich Echnaton und Nofretete in liebevoller Haltung mit ihren Kindern verewigen. Eine berühmte Statue zeigt Echnaton, wie er eine der Töchter küsst. So etwas hatte es in der ägyptischen Kunst zuvor nicht gegeben. Auf einem anderen Flachrelief weinen König und Königin am Sarg ihrer zweiten Tochter, Maket Aton. Wie sehr Echnaton seine Frau liebte, wird durch seine große Hymne an Aton deutlich, die mit einer Liebeserklärung an die Königin endet. Das Antlitz klar, fröhlich geziert durch die Doppelfeder, Gebieterin des Glücks, Eignerin aller Tugenden, mit einer Stimme, an der man sich erfreut, Herrin der Anmut, reich an Liebe, deren Gefühle den Gebieter der 2 Länder beglücken. Die große und vielgeliebte Gemahlin des Königs, Herrin der 2 Länder, deren Name ist, schön sind die Schönheiten Atons, die Schöne ist gekommen. Sie lebe ewiglich. Im Jahr des Umzugs nach Amarna brachte Nofretete ihre 4. Tochter zur Welt, Nefer-Nefer-Uaton Tascherit. Die 5. Tochter ließ dann 3 Jahre auf sich warten. Und die 6. folgte nach weiteren 2 Jahren. Mit 28 Jahren war Nofretete 6-fache Mutter. Historisch nachweisbar wird der Bruch zwischen Nofretete und Echnaton im 13. Regierungsjahr, also um 1350 herum. Kurz zuvor war Maket Aton, die zweitälteste Tochter, im Alter von nur 9 Jahren gestorben. Die Trauerszene am Königsgrab von Amarna ist die letzte Darstellung der Nofretete. Von nun an wird die Königin totgeschwiegen. Eine neue Hauptstadt zu gründen und eine neue Religion zu verbreiten, waren große Aufgaben, neben denen die übrigen Pflichten des Pharaos in den Hintergrund traten. Eine dieser Pflichten hätte allerdings durchaus seine Aufmerksamkeit verlangt, die Führung Ägyptens. Echnaton war sich zwar durchaus der Existenz anderer Völker, anderer Länder bewusst, doch sie alle waren seiner Meinung nach abhängig von Aton, der sie geschaffen hatte. Er verabscheute den Krieg und zog es vor, eine Politik des gegenseitigen Beschenkens weiterzuführen. Im festen Glauben, der Nimbus Ägyptens werde genügen, um das Gleichgewicht im vorderen Orient aufrechtzuerhalten. Doch dieser Glaube war trügerisch. Die Lage entwickelte sich zu Ägyptens Ungunsten. Als die Karawanen des Königs von Babylonien, einem Verbündeten des Pharaos, ausgeraubt wurden, verlangte der Herrscher aus dem Norden Entschädigung. Echnaton wurde schließlich als Beschützer seiner Vasallen angesehen, doch dieser Aufgabe scheint er nicht gerecht geworden zu sein. Für die Hethiter, der zweiten Großmacht jener Zeit, die im Gebiet der heutigen Türkei ihre Herrschaft ständig in Richtung Osten ausdehnten, war es ein leichtes, die Verbündeten Ägyptens auf ihre Seite zu ziehen. Die Wirkung war verheerend. Aton, der an die Stelle des mächtigen Amun-Re treten sollte, wurde für die Ägypter zum Symbol der zunehmenden Schwächung ihres Landes, die vermutlich mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten einherging. Das Ende der Regierung Echnatons bleibt ein Geheimnis. Vielleicht befiel den König eine Depression, vielleicht übermannte ihn der Wahnsinn. Der Tradition entsprechend ernannte der König einen Mitregenten, um ihn in die Kunst des Herrschens einzuführen. Der war ein gewisser Semenchkare-Und, und der schwor demonstrativ dem Aton-Glauben ab. Als im 17. Regierungsjahr des Echnaton der Pharao und auch sein Mitregent, denen ein erotisches Verhältnis nachgesagt wird, starben, lag die Verantwortung des Aton-Glaubens allein auf Nofretetes Schultern. Doch die Königin war in den letzten Lebensjahren des Echnatons, wie schon erwähnt, mit dem Pharao zerstritten. Ihr Einfluss hatte unter dem Zerwürfnis mit ihrem Gatten gelitten. Einsam in ihrem nördlichen Palast von Amarna war sie nicht mehr in der Lage, die Führungsrolle zu übernehmen. Nach dem frühen Tod Echnatons sah sie nur noch eine Chance, ihre frühere Macht zurückzugewinnen. Sie wandte sich mit einer Botschaft ausgerechnet an den gefährlichsten Widersacher Ägyptens, den Hethiterkönig Shupiluliuma. Mein Gatte ist tot und ich habe keinen Sohn. Die Leute sagen, dass deine Söhne erwachsen sind. Wenn du mir einen deiner Söhne schickst, wird er mein Gatte werden. Denn ich will keinen von meinen Untertanen nehmen, um ihn zu meinem Gatten zu machen. Die Königin. Nur eine reife, kluge, emanzipierte Frau wie sie konnte so handeln. Selbst Shupiluliuma, der Hethiterkönig, war verblüfft über dieses Anliegen und schickte seinen Kammerherrn Chatuzitisch nach Ägypten, um nachzuforschen, ob das Ganze nicht eine List sei. Für Nofretete aber wurde die Zeit immer knapper. Innerhalb von 90 Tagen musste der Pharao bestattet und ein Nachfolger gefunden werden. Als Shupiluliuma aus Ägypten erfahren hatte, dass wirklich ein Prinz gebraucht wurde, da schickte er seinen Sohn Zananza. Doch der wurde auf der Reise ermordet. Damit hatten sich alle Pläne Nofretetes zerschlagen. Es schien, als hielte Ägypten den Atem an. Echnaton, der Pharao, Herrscher und Despot, Priester und Prophet, war tot. Ein männlicher Nachkomme fehlte. Ein möglicher Nachfolger, der Hethiterprinz Zananza, war ermordet. So kam wieder einmal einer Frau die Aufgabe zu, die Dynastie zu erhalten. Nofretete hatte nach der Ermordung des ihr als Ehegemahl zugedachten Zananza keine Hoffnung mehr auf den Thron. Nicht sie wurde neue Königin, sondern Anchesenpaton, ihre dritte Tochter, die ihr Vater Echnaton noch in seinem vorletzten Regierungsjahr geehelicht hatte. Ob eine Absprache zwischen Mutter und Tochter vorlag, ob die Mutter der Tochter unter dem Druck des Militärs den Vortritt lassen musste, wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Anchesenpaton, die 13-jährige Witwe Echnatons, um das Jahr 1346 den 11-jährigen Prinzen Tutanchaton ehelichte. Wer war dieser Knabe? Vielleicht war er ein illegitimer Sohn der Teje, der Mutter des Echnatons, wobei die Frage nach seinem Vater gestellt werden muss. Amenophis III. Kann es nicht gewesen sein. Er starb mindestens 6 Jahre vor Tutanchatons Geburt. Damit finden Spekulationen um eine Liaison zwischen Echnaton und seiner Mutter Teje neue Nahrung. Der 11-jährige Pharao und seine nur wenig ältere Gemahlin waren nichts weiter als Marionetten in den Händen ihrer Berater. Zu ihnen gehörte Eje, seit 2 Königsgenerationen graue Eminenz am Hofe des Pharaos. Er übernahm die höchsten Staatsämter, das des Wesirs und das des Reichsverwesers. Geschickt verstand er es, Schlüsselpositionen im Staat mit Verwandten zu besetzen. Der schwindende Einfluss bei den Vasallenvölkern an den Grenzen des Reiches ließ bei den Bewohnern des Nillandes den Ruf nach einer schlagkräftigen Armee immer lauter werden. Der 2. Strippenzieher im Reich hieß Harem Hab, ein karrieresüchtiger Offizier und grausamer Haudegen. Er war in dieser Situation der richtige Mann für das Amt des Generals und leitenden Ministers. Und so blieb Tutanchaton dem Kindkönig nur das Repräsentieren. Bevor er Achetaton den Rücken kehrte, scheint sich Tutanchaton um die Restaurierung der alten Tempel gekümmert zu haben. Und bevor er seinen Namen in Tutanchamun änderte, ließ er auf einem Quarzstein Folgendes verkünden. Er festigte, was verfallen war, unter den Denkmälern bis an die Grenzen der Ewigkeit. Er vertrieb das Sündige im ganzen Land, in dem die Wahrheit auf ihrem Platz bleibt. Er lässt die Lüge eine Abscheu und das Land wie in seiner Urzeit sein. Es bestieg seine Majestät den Thron als König, als die Tempel der Götter und Göttinnen von Elephantin bis zu den Marschen des Deltas im Begriff waren, vergessen zu werden, und ihre Heiligtümer anfingen zu vergehen, indem sie Schutthügel wurden, mit Kraut bewachsen. Und ihre Allerheiligsten waren, als seien sie nie gewesen, und ihre Gebäude ein Fußweg. So machte das Land eine Krankheit durch, und die Götter vernachlässigten dieses Land. Wenn man Soldaten nach Syrien schickte, um die Grenzen Ägyptens zu erweitern, so hatten sie nie irgendeinen Erfolg. Wenn man einen Gott anflehte, um von ihm etwas zu erbitten, so kam er nicht. Und wenn man ebenso eine Göttin anrief, so kam sie nicht. Die Herzen der Menschen waren schwach, und sie hörten auf zu schlagen. Tutanchamun und seine Frau, die sich nun Anchesenamun nannte, haben der Stimmung des Volkes Rechnung getragen, denn die brisante außenpolitische Lage führten die Ägypter auf die Ächtung der alten Götter zurück. Also zogen sie von Amarna nach Memphis. Tutanchamun installierte unter Mithilfe seiner Berater eine neue Priesterschaft, stellte dazu eigene Hofbeamte und verteilte Pachtland an die Tempelstätten. Er führte Zeit seines Lebens keinen einzigen Feldzug. Dies veranlasste den Entdecker seines Grabes im Tal der Könige, den Engländer Howard Carter, zu der zynischen, aber richtigen Bemerkung, dass das einzig Bemerkenswerte an seinem Leben darin bestanden habe, dass er starb und begraben wurde. Dieses Begräbnis nach 9-jähriger Regierung scheint überaus schlicht gewesen zu sein. Das ist nur durch seinen unerwartet frühen, möglicherweise gewaltsamen Tod zu erklären. Aber trotzdem war die Entdeckung dieser letzten Ruhestätte des Pharaos die größte archäologische Sensation des vergangenen Jahrhunderts. Denn bis heute ist es das einzig entdeckte Pharaonengrab, das der Nachwelt unberührt erhalten blieb. Anchesenamun, nicht viel älter als 20 Jahre, war zum 2. Mal Witwe geworden. Sie hatte während ihrer Ehe mit Tutanchamun 2 Frühgeburten. Beide waren Mädchen. Ihre Mumien wurden nach alter Tradition dem Vater mit ins Grab gegeben. Und damit schien das Ende der 18. Dynastie besiegelt. Doch das Unglaubliche geschah. Der über 70-jährige Reichsverwalter Eje, der nun bereits den 3. Pharao überlebt hatte, freite die junge Witwe Anchesenamun. Noch einmal war die Dynastie gerettet. Noch einmal blieb das Blutsband in direkter Linie erhalten. Noch einmal wurde die dritte Tochter Nofretetes Königin von Ägypten. 4 Jahre regierte Pharao Ehe. Als er starb, riss der zweite starke Mann im Staat, General Haremhab, die Macht an sich. Er machte sich zum Pharao und besann sich einer Praktik, die im Neuen Reich schon des Öfteren herhalten musste, wenn ein Geschlecht keine Nachkommen hervorgebracht hatte, des Gottesurteils. Der Horus von Hnes, seiner Heimatstadt, habe ihm die Pharaonenwürde verheißen, ließ er auf seiner Krönungsstatue verlauten. Einziges Zugeständnis und Rehabilitation gegenüber der Dynastie war seine Eheschließung mit Mutnet Yemet, einer jüngeren Schwester Nofretetes. König Haremhab war konservativ und reaktionär. Tutanchamun und Ehe hatten den Gott Aton und die Denkmäler der Amarna-Zeit wenigstens noch toleriert. Haremhab tilgte den Namen Aton, wo immer er ihn antraf, und ließ zu Ehren des Reichsgottes errichtete Bauwerke schleifen. Die Ketzer Nofretete und Echnaton durften nicht mehr genannt werden. Selbstherrlich usurpierte er die Kunstwerke seiner Vorgänger, ließ Beschriftungen beseitigen und seinen eigenen Namen darüber setzen. In knapp 30 Regierungsjahren gelang es ihm, das Andenken seiner Vorgänger so gründlich zu vernichten, dass es der Geschichtsforschung heute schwerfällt, über Tutanchamun und Ehe gültige Aussagen zu machen. Und ein Rätsel wird es wohl auch immer bleiben, warum Haremhab alles an seine Vorgänger Erinnernde zerstörte oder auslöschte und das Grab des Kindpharaos aber unangetastet ließ. Die Grabstätte Ehes dagegen fiel der Plünderung anheim. Denkmäler Nofretetes, Echnatons und Tutanchamuns in Karnak, die er abtragen ließ, fanden als Bau- und Füllmaterial für die Tempelanlage von Karnak Verwendung. Unter Haremhab wurde die alte Hierarchie des Priester- und Beamtenstaates wiederhergestellt. Haremhab reorganisierte ganz Ägypten, wo immer es zum Vorteil des Staatsapparates war, und er nahm persönlich alle Provinzen in Augenschein. »Ich durchfuhr das Land bis zum Süden«, heißt es in seinem Dekret. »Ich berechnete die Tribute und den Unterhalt. Ich kenne das Innere des Landes in seiner ganzen Länge. Ich suchte Menschen, forschte nach Beamten, die vollkommen an Rede und mit gutem Charakter waren, die zu richten verstehen, was im Körper ist, und die auf die Worte des Königshauses und die Gesetze der Wache hören. Ich beförderte sie zum Richten der beiden Länder und zum Zufriedenstellen dessen, der im Palast ist. Ich setzte sie in die beiden großen Städte Ober- und Unterägyptens, in dem ein jeder seine Einkünfte in ihnen hatte, ohne dass es eine Ausnahme davon gab. Ich wies sie auf den Weg des Lebens, indem ich sie zur Wahrheit leitete und sie folgendermaßen belehrte. Gesellt euch nicht zu anderen Menschen. Nehmt nicht von anderen Geschenke an, das gerät nicht. Was aber die Bezahlung in Silber, Gold und Kupfer angeht, so befahl seine Majestät davon abzulassen, damit man nicht Bezahlung irgendwelcher Art von den Leuten der Gerichtshöfe von Ober- und Unterägypten entgegennehmen lässt. Und was jenen Bürgermeister oder Propheten angeht, von dem man Folgendes hört: Er sitzt, um Recht zu sprechen, im Gerichtshof, der zum Richten eingerichtet ist, und begeht darin ein Vergehen gegen die Gerechtigkeit, so wird das für ihn ein großes, todeswürdiges Verbrechen. Denn seine Majestät hat das getan, um die Gesetze des Landes zu reorganisieren und um nicht zuzulassen, dass ein weiterer Fall von Ungerechtigkeit geschieht, und um alle, die Verhörende des Gerichts sind, auf den Weg der Gerechtigkeit zu bringen. Die 18. Dynastie, die mit Achmose so vielversprechend begonnen hatte, die mit den Thutmosiden einen machtvollen Höhepunkt und mit Echnaton und Nofretete eine soziale, politische und religiöse Revolution erfahren hatte, endete kraftlos, ideenlos, zukunftslos. Gemeinsam war Haremhab und Echnaton nur der verzweifelte und auf ganz verschiedenen Motiven aufgebaute Versuch, der immer schwächer werdenden Macht des Pharaos zu neuem Ansehen zu verhelfen. Was der eine mit Hilfe des Volkes zu erreichen glaubte, versuchte der andere mit einer neu installierten Priester- und Beamtenschaft zu erringen. so schien es kurz vor der Wende vom 14. zum 13. Jahrhundert vor Christus, als wartete das Nilland auf eine große Herrscherpersönlichkeit. Diese kam schließlich aus dem östlichen Nildelta, aus einer Familie, deren Söhne seit Generationen Sethos oder Ramses hießen. Wenn der Ägypter seine schattenspendende Behausung verließ, dann empfing ihn gleißendes Sonnenlicht. Der strahlend blaue Himmel war nur selten von Wolken bedeckt. Und dann war da noch die Trockenheit der größten Wüste der Welt, der Sahara. Sie reichte auch bis ins Niltal. Die klimatischen Besonderheiten des Landes zwangen seit Menschengedenken zu leichter und luftiger Kleidung. Ausgiebiges Schwitzen hielt die Menschen dazu an, Haut und Haare zu pflegen, wobei man über das Waschen hinaus zu anspruchsvoller Kosmetik griff. Wie in der Kleidung waren die Frauen auch in der Körperpflege tonangebend. Sie verstanden es, ihre natürliche Schönheit, dunkles Haar und dunkle Augen, die Merkmale des mediterranen Typs, sowie die Anmut ihrer harmonischen Bewegungen durch geschmackvollen Zuschnitt der Kleidung, einer auffälligen Frisur, einer relativen Reinlichkeit und nicht zuletzt durch die Verwendung betörender Parfüms zu betonen. Textilherstellung und Schneidern wurden in jedem Haushalt ausgeübt, und auch in den Spinnereien und Webereien in den Häusern der Vornehmen spielten Frauen lange Zeit die Hauptrolle. Die Kleider wurden zumeist aus Leinen, seltener aus Schafswolle oder aus Baumwolle gefertigt. Die Frauen benötigten dazu Messer, Scheren und Nadeln. Im Alten Reich waren die Instrumente aus Kupfer, das vom Mittleren Reich an allmählich durch Bronze ersetzt wurde. Interessant ist, dass das winzige Nadelöhr nicht durchbohrt, sondern mittels eines scharfen, harten Werkzeuges, am ehesten wohl aus Stein, ausgestochen wurde. Der Faden bestand aus gezwirntem Leinengarn. Die Haut der Männer hatte sich bereits in urgeschichtlicher Zeit durch die Vermehrung der Pigmente in den tieferen Hautzellen der alltäglichen Sonnenbestrahlung biologisch angepasst. Ihre rotbraune Farbe wurde nach Süden hin dunkler. Auf Paletten aus vordynastischer Zeit sind die Männer nackt dargestellt, sieht man einmal von einer Art Lendengurt ab, an dem ein Stück Stoff als Phallustasche oder dichte Pflanzenstreifen herabhingen. Dass das Glied auf diese Weise verhüllt wurde, geschah wohl weniger aus Scham heraus, als vielmehr, um es vor kühlem Wetter zu schützen. Die Vornehmen trugen im Alten Reich außer dem Schurz noch verschiedenen Schmuck, wie zum Beispiel Halsketten und Brustschmuck, mitunter auch die Insignien ihres Amtes. Die Priester hatten über ihre Schulter oft ein gegerbtes Leopardenfell mit Tatzen und Schwanz gelegt. Die auffällige Fleckung des Fells verriet schon von Weitem die Funktion seines Trägers. Im Neuen Reich trugen die höchsten Beamten mitunter ein Kleidungsstück, das dem von Frauen sehr ähnlich war, ein von den Achseln bis zu den Knöcheln reichendes, sackartiges Hemd, auch Tunika genannt, das an einem um den Nacken getragenen Band festgemacht war. Auch die Statuen von Toten, egal ob Mann oder Frau, wurden auf diese Weise bekleidet aufgestellt. Von etwas anderem Zuschnitt war die durchsichtige Tunika, die die Jugend der gehobenen Schichten über dem einfachen Schurz trug. Sie hatte einen weiten Halsausschnitt, kurze Ärmel und reichte bis an die Waden. Im Vergleich zu der schlichten Tracht des Mannes war die Mode der ägyptischen Frauen eine komplizierte Angelegenheit. Sie waren der intensiven Sonnenstrahlung weniger ausgesetzt, was zur Folge hatte, dass ihre Hautfarbe viel heller blieb. Die Standardbekleidung der Frau war im Alten und Mittleren Reich eine lange, glatte, eng anliegende Tunika, die als Trägerkleid getragen wurde. Sie reichte von der Brust, die mitunter zur Hälfte entblößt war, bis an die Knöchel. Ihr Schnitt garantierte völlige Bewegungsfreiheit, vom Tanz bis zur Gymnastik. An kühlen Morgen oder Abenden hüllten sich die Damen in einen langärmeligen Mantel, der vorn weit ausgeschnitten war. Zu feierlichen Anlässen trugen die vornehmen Ägypterinnen ein Netz mit roten, blauen und grünen zylinderförmigen Fayenceperlen, das sie sich über das mittlere Drittel ihrer Tunika streiften. Das Netz schränkte die Beweglichkeit seiner Trägerinnen zwar erheblich ein und war besonders beim Sitzen lästig, doch dies erduldeten die Frauen lächelnd, um gut gekleidet zu sein. Ärmere Frauen mussten sich mit einem bunt gestreiften Gürtel begnügen. Im Neuen Reich wurde die Damenmode bunter und raffinierter, wahrscheinlich durch Einflüsse aus Vorderasien, das inzwischen unter ägyptischer Herrschaft stand. Weiß, nur selten leicht getönt, blieb auch weiterhin die Modefarbe. Doch die Kleidung bestand nunmehr aus mindestens zwei Stücken. Das Obergewand bildete ein leger geschnittenes, glattes oder plissiertes, kurzärmeliges Kleid aus feinstem Leinen, das über der Brust in Zierfalten gesteckt oder gebunden war. Da es durchsichtig war, kamen die Rundungen des weiblichen Körpers besonders raffiniert zur Geltung. Allerdings trugen die meisten Damen darunter noch die klassische Tunika, meist gleichfalls durchsichtig und hauteng am Körper anliegend. Das Obergewand war unterschiedlich lang und wies entweder schmale Längsfalten oder fächerartige Falten über den Schultern bzw. Querfalten an den Ärmeln auf. Geschmückt war es mit farbigen Borten, Bändern, Säumen und anderen dezenten Verzierungen. Vorn hatte es entweder einen tiefen und breiten Ausschnitt oder ein spitz zur Taille zulaufendes Dekolleté. Oft war es nur an der einen Schulter befestigt, sodass die andere Schulter und Brust unbedeckt blieben, sofern die Frauen darüber nicht noch einen feinen Schleier, einen Schal oder einen Mantel trugen. Die weibliche Mode jener Zeit wurde zusehends raffinierter und zweifellos auch erotischer. Der einfache Ägypter ging meistens barfuß, seine vornehmeren Zeitgenossen beiderlei Geschlechts trugen hingegen Sandalen aus Leder oder aus Bast. Sie waren mit drei Riemen am Fuß befestigt, von denen der eine nach vorn zwischen der großen und der zweiten Zehe verlief und die beiden anderen seitlich der Knöchel. Oberhalb des Spanns liefen alle drei Riemen wieder zusammen. Die Sandalen der Priester mussten weiß sein. Arm- oder Fußbänder wurden aus Knochen oder Stein hergestellt. Halsbänder, Armbänder und Gürtel waren darüber hinaus aus Gold, Silber und Halbedelsteinen gefertigt. Für die adeligen Frauen wurde das mehrreihige, breite Halsband aus bunten, zylinderförmigen Perlen, der sogenannte Wesech-Halskragen, charakteristisch. Der Kopfschmuck einfacher Mädchen bestand darin, dass sie sich um das Haar ein Band aus Leinen banden und es am Hinterkopf mit einer Masche versahen. Daraus entwickelte sich dann das Stirnband oder Diadem, das von vornehmen Damen getragen wurde. An den Seiten war es mit Blättern von Blumen, vorn aber mit einer Lotusblüte verziert. Besonders kostspielige Diademe bestanden aus Draht- oder Metallstreifen mit aufgelöteten Verzierungen. Sowohl Frauen als auch Männer gehobenen Standes trugen Ringe an den Fingern. Goldenen Schmuck durfte ursprünglich nur der König tragen, denn Gold symbolisierte Unsterblichkeit. Es war Sache des Königs, dieses Privileg auch an Priester oder ihm besonders ergebene hohe Beamte aus den Reihen der Aristokratie weiterzugeben. Besondere Bedeutung für die äußerliche Erscheinung eines Menschen kam selbstverständlich seiner Haar- und Barttracht zu, die zugleich Bekleidung und modisches Zubehör erst richtig zur Geltung brachten. Die ägyptischen Männer bevorzugten zu allen Zeiten kurzgeschnittenes Haar, das flach anlag und die Ohren freiließ. Diese Frisur wurde vor allem von Männern der niederen Schichten getragen. Vornehme Herrschaften liebten die kurzhaarige Lockenfrisur, die in geschwungener Linie von den Schläfen zum Nacken führte. Außerdem wurde auch mittellanges Haar getragen, das zu beiden Seiten eines Mittelscheitels gleichmäßig in den Nacken fiel und die Ohren zur Hälfte oder ganz bedeckte. Mit langem, allerdings ungeteiltem Haar werden meist die Asiaten dargestellt, während kurzes, lockiges Haar Schwarzafrikaner charakterisierte. Im Neuen Reich erfreuten sich Perücken mit langen, dünnen Zöpfen, die in Fransen endeten, großer Beliebtheit. In der Amarna-Zeit, als Echnaton herrschte, lebte die Mode der einfachen Kurzhaarperücken, die auch von der Königin Nofretete getragen wurde, wieder auf. Es war nicht nur der Sinn für Hygiene, die im alten Ägypten die Frauen erfinderisch werden ließ. Als Kleopatra zuerst Cäsar und später den Antonius verführte, konnte sie auf ein jahrhundertealtes Wissen zurückgreifen, das Generationen von Königinnen vor ihr zusammengetragen hatten. Die rauen Krieger aus Europa mussten vor den geschickt zur Geltung gebrachten weiblichen Reizen und all ihren kosmetischen Hilfsmitteln geradezu geblendet gewesen sein. Sie waren dem Zauber der orientalischen Verführung geradezu hilflos ausgeliefert. Denn Kleopatra soll im klassischen Sinn nicht schön gewesen sein. Sie war nur unglaublich raffiniert. Vom Anführer der Bogenschützen wurde der spätere Sethos I. erst Vezier, dann Mitregent und schließlich zum Pharao gekrönt. Er regierte von 1304 bis 1290 vor Christus. Seine sehr gut erhaltene Mumie zeigt einen Mann mittlerer Größe mit strengen und autoritären Gesichtszügen, schwerem Kiefer und breitem Kinn. Sethos I. muss ein starker und entschlossener Herrscher gewesen sein. Schon als junger Mann übernahm er bedeutende Posten. Sein Vater war Ramses I., ein Soldat aus dem Nordosten des Deltas. Er hatte den Thron erst in hohem Alter bestiegen, nachdem er Posten als Festungskommandant, oberster Aufseher der Flussmündung, Aufseher der Pferde und oberster Truppenführer der königlichen Armee bekleidet hatte. Nach kurzer Zeit ernannte er seinen Sohn Sethos zum Mitregenten, und der äußerte schon recht bald die Absicht, Ägypten wieder zu seiner wahren Größe zu verhelfen. Mit seinem Namen erwies Sethos I. dem Gott Seth seine Reverenz, dem Herrn der ungezügelten Urkraft, die im Universum verteilt ist. Gelang es, sie zu kontrollieren, so verwandelte sie den Pharao in einen unbezwingbaren Krieger. Dem Schutz seines Gottes Seth vertrauend, stürzte sich Sethos I. auf den Gegner wie ein wilder Löwe. Kein Feind entging ihm, er zermalmte sie mit Hilfe seiner Krieger. Denn für einen Mann seines Formats kam es nicht in Frage, Ägyptens Ansehen weiter verfallen zu lassen. Er verfügte über 3 gut ausgebildete Divisionen, die unter dem Schutz der Götter Amon, Re und Ptah standen. Die Versorgung innerhalb der Armee war glänzend organisiert. Jeder Soldat erhielt 2 Kilo Brot am Tag und 2 Leinengewänder im Monat. Außerdem wurden Rindfleisch, Fisch und Gemüse verteilt. Sethos I. nannte sich auch, der die Geburten wiederholt. Er war sich also durchaus bewusst, der erste Pharao eines neuen Königsgeschlechts zu sein. Die Hethiter waren von einer Pestepidemie heimgesucht worden und mussten ihre unruhigen Vasallen im Zaum halten. Nachdem sie aber in ihrem Einflussbereich die Ordnung wiederhergestellt hatten, richteten sie ihr begehrliches Auge erneut auf die ägyptischen Vasallen. Sie unterwarfen Nordsyrien und zettelten einen Aufstand der Beduinen an. Rasches Handeln tat also Not und war für den Pharao die beste Gelegenheit, Stärke zu demonstrieren. Der Feldzug von Sethos I. war ein voller Erfolg. Die Festungen wurden zurückerobert, die Beduinen niedergemacht. Nordsyrien fiel wieder unter die Oberhoheit Ägyptens, Palästina ebenso. Der König drang bis in den Libanon vor, dessen Holzlieferungen für den Schiffsbau und für die Masten vor den Tempelfassaden benötigt wurden. Die außenpolitischen Probleme blieben jedoch auch nach diesem erfolgreichen Feldzug bestehen. An der Westgrenze lehnten sich die Libyer auf, nachdem sie sich viele Jahre ruhig verhalten hatten. Aber auch hier war der Einsatz der Divisionen des Pharao schnell und wirkungsvoll. Der große Kriegsherr hatte sogar noch Zeit, den Bau des großen Tempels zu Abydos, dessen Reliefs ohne Zweifel die prachtvollsten sind, die die ägyptische Kunst zu bieten hat, zu befehlen. Nie zuvor hatte man dort Arbeiten solchen Ausmaßes unternommen. Sethos I., der Mann des Gottes Seth, musste Osiris ganz besonders verehren. Schließlich war Osiris der Mythologie zufolge von seinem Bruder Seth getötet und zerstückelt worden. Bei aller Stärke, die ihm Seth verlieh, war der Pharao also verpflichtet, seine Treue zu Osiris, dem Gott der Toten, dem Herrn des Jenseitsgerichtes, das den gerechten Seelen den Eintritt ins Paradies ermöglichte, besonders deutlich zu demonstrieren. Die Priesterschaft von Abydos wurde vom König stets überaus großzügig bedacht. Er befreite sie von Steuern und Abgaben, denn die religiöse Stiftung des Sethos des Ersten genoss steuerliche Immunität. Dem Pharao verdanken wir das schönste und größte Grab im Tal der Könige. Gleich hinter dem Eingang geht es tief in den Fels hinein. Ein Scheingang endet in einem Brunnen. Der eigentliche Grabeingang war geschickt kaschiert. Durch zahlreiche Gänge und Kammern erreicht man den Kern der Anlage, einen großen Saal, an den sich die Grabkammer mit dem Sarkophag anschließt. Es scheint, als hätten die Baumeister ursprünglich den Plan gehabt, das Grab noch tiefer in den Fels zu treiben, denn von diesem letzten Raum geht ein unvollendeter Gang ab. Die Grabwände sind mit Texten aus den königlichen Totenbüchern bedeckt. Auch das Ritual der Mundöffnung ist dargestellt. Die mythologische Gestalt der Himmelskuh taucht an der Decke der Grabkammer auf. Unter ihrem Leib erstreckt sich der sternenübersäte Himmel, über den die beiden Sonnenbarken gleiten. Sethos I. war ein großer, starker Pharao. Er wurde 1290 vor Christus zu Grabe getragen. Aber sein Sohn und Nachfolger Ramses II. Sollte ein noch größerer werden. »66 Jahre lang herrschte Ramses II. Über Ägypten, von 1290 bis 1224 vor Christus. Er wird als ruhmreiche Sonne Ägyptens bezeichnet, als Goldgebirge, als vollkommenes Abbild des Re, als Sonne aller Länder. Das Gesicht der Mumie des mit beinahe 90 Jahren verstorbenen Ramses strahlt noch all seine Willenskraft, all seine Überlegenheit aus. Er hatte eine Hakennase und eine breite Kinnpartie. Die Lippen waren voll. Der entschlossene Charakter ging mit ausgeprägter Empfindsamkeit einher. Die Hände waren schön, die Nägel gepflegt. Ramses der Große war ein Mann der Tat und der Kultur. Die Mumie des Herrschers wurde von Amun-Priestern in der 21. Dynastie vor Plünderern in Sicherheit gebracht. Sie vollzogen die Auferstehungsriten erneut und bestatteten sie ein zweites Mal. Texte erklären, dass die sterblichen Überreste von Ramses II. Zunächst ins Grab seines Vaters, Sethos I., gebracht wurden und dann in eine Gruft nach Deir el-Bahari, wo sie später auch entdeckt wurden. Die Mutter von Ramses hieß Tuja, eine schöne, würdevolle und stolze Frau, die wie eine Göttin verehrt wurde. Der heranwachsende Ramses wurde in der Achtung vor der Größe seines Landes erzogen. Es herrschte ein strenges Regiment. Sethos I. hatte das Ansehen Ägyptens wiederhergestellt und erwartete von seinem Sohn und Nachfolger, dass er sein Werk fortsetzen sollte. Der alte Pharao erkannte früh, aus welchem Holz sein Sohn geschnitzt war. Er ernannte ihn zum Mitregenten. »Krönt den König«, so befahl er, »auf dass ich seine Vollkommenheit zu meinen Lebzeiten noch sehen kann.« Schon mit 10 Jahren führte Ramses, dessen Körperkraft außergewöhnlich gewesen sein muss, einen Trupp Soldaten an. Wahrscheinlich nahm ihn sein Vater mit zu einem Feldzug gegen die Libyer. Bald konnte er der rauen Wirklichkeit seiner Zeit ins Auge blicken. Er hatte sich als ausgezeichneter Wagenlenker bewährt und wurde zum Hauptmann der Fußtruppen ernannt. Seine Machtübernahme als Pharao war so klar vorgezeichnet, dass sie völlig reibungslos verlief. Nun also hatte ein Pharao den Königspalast bezogen, der sich als goldener Falke sah, der den Menschen mit seinen ausgebreiteten Schwingen wohltuenden Schatten zu spenden hatte. Zunächst stärkte der junge Pharao seine Streitmacht. Den 3 bestehenden Divisionen des Amun, des Re und des Ptah fügte er eine 4. hinzu, die unter dem Schutz des Gottes Seth stand. Er nahm zahlreiche Fremde in seine Dienste, Libyer, Nubier, Amoriter und eingebürgerte Kriegsgefangene sowie deren Söhne. Eine schlagkräftige Streitmacht war auch vonnöten. Ramses II. Stand in dem König der Hethiter Muwatallis ein starker und mächtiger Herrscher gegenüber. Die beiden Armeen fühlten sich einander ebenbürtig. Was sie zögern ließ, war Nordsyrien, das Ägypter wie Hethiter unbedingt in ihrem Einflussbereich behalten wollten. In seinem 4. Regierungsjahr unternahm Ramses einen Sondierungsfeldzug, um die Reaktion der Hethiter zu testen. Er führte seine Truppen an der Küste Palästinas entlang und erreichte den Hunsfluss, nicht weit vom heutigen Beirut. Er vergewisserte sich, dass die Region ein guter Ausgangspunkt für den Krieg gegen die Hethiter war. Im Sturm nahm er die syrischen und palästinischen Festungen, die unter feindlicher Kontrolle standen. Die ägyptischen Soldaten zerschlugen die Tore mit ihren Beilen, stellten Leitern an und erkletterten die Befestigungsmauern. Mit den Schilden auf dem Rücken, um sich gegen Steinwürfe und Pfeile zu schützen, die Dolche in den Händen, bewiesen sie ihre überlegene Schlagkraft. Doch die Hethiter blieben nicht untätig. Sie begriffen, dass der Moment des entscheidenden Kampfes, auf den sie sich seit vielen Jahren vorbereitet hatten, näher rückte. Der Pharao stand allein, während sie ein mächtiges Bündnis geschmiedet hatten, dem mehr als 20 Stämme angehörten. Im Frühling seines 5. Regierungsjahres führte Ramses II. Seine Armee in Richtung Asien. Er mobilisierte alle verfügbaren Streitkräfte. Eine entscheidende Schlacht gegen die Hethiter schien unausweichlich. In Sileh überquerte die Armee die heimatliche Grenze. Sie marschierte durch Nordsyrien und erreichte einen Monat später die Höhenzüge oberhalb der Festung Kadesh am Orontes. Sethos I. hatte Kadesh einst mit einem waghalsigen Manöver eingenommen, doch die Hethiter hatten es inzwischen zurückerobert. Ramses hatte seine Stellung strategisch klug gewählt, doch er wusste, dass die Hethiter ihm mit zahlreichen Verbündeten gegenüberstanden. Muwatalli hatte all seine Vasallen und Verbündeten um sich geschart und führte sogar seinen Staatsschatz mit sich. In Kadesh stand das Gleichgewicht der antiken Welt auf dem Spiel. Ein Zwischenfall schien das Blatt zugunsten des Pharaos zu wenden. Zwei Beduinen wurden zu ihm geführt. Sie erklärten, dass sie zwar den Hethitern gedient, diese aber inzwischen verlassen hätten. Jetzt seien sie ergebene Diener des ägyptischen Königs und als solche könnten sie ihm eine nützliche Information geben. Die Hethiter seien noch weit von Kadesh entfernt. Also könne die ägyptische Armee bedenkenlos vorrücken und die Festung mit Leichtigkeit einnehmen. Ramses II., nicht uneitel, war überzeugt davon, dass die Hethiter so tief beeindruckt waren, dass sie zurückweichen würden. Unglücklicherweise aber waren die beiden Beduinen Spione, die den Pharao gezielt mit falschen Informationen versorgten. Denn in Wirklichkeit waren die hethitischen Streitkräfte nah, sie verbargen sich östlich von Kadesh. Voller Selbstvertrauen marschierte Ramses II. Also an der Spitze nur einer seiner Divisionen, jener des Amun, nach Kadesh. Die Divisionen des Re, des Ptah und des Seth waren noch in weiter Ferne. Ramses II. Wurde von seiner Leibgarde bewacht, den Scherden, die an ihren Spitzen in einer Kugel endenden Helmen leicht zu erkennen waren. Der König hielt sich im Inneren seines rechteckigen Lagers auf, das von Schildträgern geschützt wurde. Zusätzlich wurde der Herrscher von seinem zahmen Löwen begleitet, der den Namen Vernichter der Feinde trug. Im Lager ging jeder seinen Beschäftigungen nach. Die Waffen wurden poliert, Streitwagen ausgebessert. Plötzlich aber starteten die Hethiter einen Überraschungsangriff und trafen auf völlig überrumpelte Ägypter. Die Verblüffung des Pharaos war grenzenlos, als die gegnerische Armee ihn umzingelte und ihn von seinen flüchtenden Soldaten trennte. Panik erfasste die Division des Amun, die Fußsoldaten waren bald zersprengt, denn dem Sturm, der über sie hereinbrach, konnten sie nicht standhalten. Ramses II. War gerade noch dazu gekommen, seinen Harnisch überzustreifen, nach seinem Bogen zu greifen und auf seinen Streitwagen zu springen. So stellte er sich dem Kampf. Nun folgte der entscheidende Augenblick. Der Pharao stand alleine auf seinem Streitwagen einer großen Übermacht gegenüber. Der Überlieferung nach umringten ihn 2500 feindliche Streitwagen. was aus heutiger Sicht leicht übertrieben wirkt. Der Tod schien dem mächtigen Herrscher sicher. Ramses konnte seine Lage nicht begreifen. An seiner Seite war kein Truppenführer, kein Soldat. Seine geliebte Armee hatte ihn verlassen, hatte ihn in der denkbar katastrophalsten Situation im Stich gelassen. Und sein göttlicher Vater Amun? An der Schwelle des Todes begann Ramses II. Zu beten. Es war kein Flehen, kein verzweifeltes Gebet, sondern ein Aufbegehren, eine gewaltige Empörung. Amun, mein Vater! Warum hat der Vater seinen Sohn verlassen? Habe ich gegen deinen Geist gehandelt? Habe ich deinen Befehlen nicht gehorcht? Ich rufe dich an, mein Vater Amun. Hier stehe ich inmitten einer feindlichen Menge. Alle Fremdländer haben sich gegen mich verbündet. Und ich bin allein. Kein Mensch ist an meiner Seite. Meine zahlreichen Fußsoldaten sind geflohen. Kein Mitglied meiner Streitwagentruppe ist mir nahe. Ich habe nach ihnen gerufen. Niemand hat mich gehört. Aber ich habe begriffen, dass ein einziger Amun für mich mehr wert ist als 1000 Soldaten. Indem Ramses die Bedeutung der Gottheit so bewusst erfasste, machte er Kadesh zur größten mythischen Schlacht der Geschichte. Der Gott Amun erhörte das Gebet seines Sohnes. Denn es stimmte, Ramses hatte ihn niemals enttäuscht. Er rief ihn zu Recht an. Es war ebenfalls wahr, dass die göttliche Kraft, die Amun verlieh, mehr wert war als eine ganze Armee. Plötzlich richtete sich Ramses auf. Er war kein besiegter König mehr, sondern ein unbezwingbarer Krieger. Heiliger Zorn erfüllte ihn. Er glich dem Kriegsgott Mont. Er hatte die Kraft des Seth. Er sprengte in die Reihen der Feinde, tötete, streckte nieder, kämpfte sich den Weg frei und schleuderte seine Feinde kopfüber in das Wasser des Orontes. Waren es nun die Götter, die dem Pharao halfen? Oder traf die Verstärkung doch noch rechtzeitig ein, um Ramses aus seiner bedrängten Lage zu befreien? Es wird nicht zu klären sein. Und deshalb bleibt an der Schlacht von Kadesh etwas Geheimnisvolles. Der Pharao ließ zwar verkünden, er habe einen großartigen Sieg errungen, wie es die Untertanen von ihm erwarteten, tatsächlich aber scheint die Begegnung zwischen Ägyptern und Hethitern eher ein Fehlschlag für beide Seiten gewesen zu sein. Keine der beiden Armeen hatte offenbar einen echten Sieg davongetragen. Doch das Ergebnis war für die Ägypter positiv. Dem Vordringen der Hethiter waren endlich Grenzen gesetzt. Muwatallis musste einsehen, dass das mühsam gebildete Bündnis ihm nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hatte. Statt sich erneut auf ein Kräftemessen mit dem Pharao einzulassen, hielt er es nun für die bessere Strategie, lokale Revolten anzuzetteln, die den ägyptischen Einfluss nach und nach schwächen sollten. Kaum war Ramses nach Ägypten zurückgekehrt, brach in Palästina ein Aufstand aus. Der Pharao musste erneut in den Kampf ziehen und eroberte die palästinischen Festungen zurück. Kanaan, Städte des Libanon und sogar hethitische Ansiedlungen fielen unter dem Ansturm der ägyptischen Streitmacht. Im Jahre 1278 vor Christus kamen Ramses und der Hethiterkönig zum gleichen Schluss. Warum nicht Frieden schließen? Der Konflikt zog sich bereits endlos hin. Keine der beiden Parteien konnte einen Vorteil erringen. Außerdem erstarkten die kriegslüsternen Assyrer. Muwatallis erkannte den Vorteil eines Bündnisses mit dem mächtigen Pharao. Der ägyptische König erklärte sich einverstanden, ein Friedensvertrag wurde unterzeichnet. Und er wurde sogar eingehalten. Die wichtigste Klausel dieses Vertrages ist uns erhalten geblieben. Der oberste Herrscher des Landes Hatti wird niemals nach Ägypten eindringen, um dort zu plündern. Und der König von Ägypten wird genauso handeln. Wenn ein Feind den einen oder anderen angreift, wird jeder rufen, komm, um mir gegen ihn beizustehen. Die Grenzen wurden nicht exakt festgelegt, doch beide Seiten respektierten den territorialen Status quo. Politische Flüchtlinge wurden ausgeliefert, jedoch nicht als Verbrecher behandelt. Der Friedensvertrag wurde unter den Schutz der himmlischen Mächte und der 1000 ägyptischen und hethitischen Gottheiten gestellt. Sollte einer der beiden Könige eine Vertragsklausel nicht einhalten, so würden die Götter sein Haus, sein Land und seine Diener zerstören. Auf ägyptischer Seite war es der Gott Seth, der für das Abkommen bürgte. Nach diesem bedeutenden Vertrag waren die Beziehungen zu den Hethitern ungetrübt. 46 Jahre lang herrschte gutes Einvernehmen zwischen den beiden Völkern. Götter, Gedanken, Kunst wanderten zwischen Ägypten und Asien hin und her. Die beiden Herrscher pflegten einen regen Briefwechsel, in dem sie sich gegenseitig zum Frieden beglückwünschten. Ramses sandte einen Magier, Arzt und eine heilkräftige Statue an den Hof des Hethiters. Um jeden Rest von Misstrauen zwischen den beiden Völkern zu zerstreuen, bot der Hethiterkönig Ramses eine seiner Töchter zur Frau. Der Überlieferung nach sprach er zu seiner Armee und zu seinen Anführern: Bringen wir nun unsere wertvollsten Geschenke dar, darunter meine älteste Tochter. Übergeben wir sie dem vollkommenen Pharao, auf dass er uns Frieden gewähre und damit wir leben. Der König ließ seine älteste Tochter holen und mit ihr wertvolle Geschenke. Gold, Silber, unzählige Pferdegespanne, Rinder, Ziegen, Tausende von Schafen. Nach der Vermählung, die den Frieden festigte, begann Ramses, seine Jubiläumsfeste zu feiern, organisiert von seinem Sohn Chaemwaset, der der Nachwelt als großer Zauberer galt. Ganz offensichtlich stand Ramses unter dem Schutz der Götter. Zu seinem ersten Jubiläumsfest wurde Ägypten ein außergewöhnlich gutes Hochwasser zuteil, das dem Ackerbau sehr förderlich war. Selbst die Natur erbot also Ramses dem Großen ihre Reverenz. Der Pharao wurde zum Symbol unerschöpflicher Vitalität. Er war der Gemahl von 4 Königinnen und zahlreichen Zweitfrauen. Wenn man einer Darstellung im nubischen Tempel in Wadi es-Sebua Glauben schenkt, wäre Ramses Vater von 111 Jungen und 51 Mädchen gewesen. Von den königlichen Gemahlinnen war zweifellos Königin Nefertari die berühmteste, die der Pharao mehr liebte als jede andere Frau. Ihr ist der kleine Tempel in Abu Simbel geweiht, als Nefertari, damit die Sonne aufgeht. Die Herrin von Ober- und Unterägypten starb etwa im 30. Regierungsjahr des Herrschers. Ihr Grab im Tal der Königinnen ist in Planung und Ausführung ein Meisterwerk. Vom 10. bis zum 18. Regierungsjahr waren die Truppen des Pharao in Kämpfe mit kleinen Fürsten des Moab und des Negev verstrickt. Hebräische Kriegsgefangene arbeiteten teils in den Weinbergen, teils in den Ziegeleien. Manche schürften in den Kupferminen nördlich des heutigen Elat und verkauften ihre Erzeugnisse. Einige Historiker vermuten, dass der biblische Exodus während der Regierungszeit Ramses II. Stattfand. Meistens wird er jedoch in der Regierungszeit von Merenptah 1224 bis 1204 vor Christus angesiedelt. Die genaue Datierung ist unmöglich, denn in der Bibel wird dem Ereignis zwar eine große Bedeutung eingeräumt, für die Ägypter war es jedoch völlig unwichtig. Für sie waren die Juden des Exodus nichts anderes als eine Gruppe aufbegehrender Beduinen, die das Land verließen. Nichts daran war für sie erstaunlich oder wert festgehalten zu werden, denn Palästina war nach wie vor ein schwer zu kontrollierendes Gebiet. Für Ramses und die Ägypter brach eine Zeit des Friedens heran. Kein Volk der Welt war stark genug, um es mit einem ägyptisch-hethitischen Bündnis aufzunehmen. Dennoch blieb der Pharao vorsichtig. Er ließ die Festungen des Mittleren Reiches wieder aufbauen und die Nordostgrenze verstärken. Im westlichen wie im östlichen Grenzgebiet waren regelmäßig Patrouillen unterwegs. Reisende in den Grenzgebieten wurden überprüft. Der Nordwesten des Deltas war durch eine Reihe befestigter Forts vor den Einfällen der Libyer geschützt. Die Religionspolitik des Pharao war klug. Als Auserwählter des Re, von Amun und Ptah geliebt, betonte er auch seine Verehrung des Gottes Seth, der ihm die Macht in all ihren Erscheinungsformen verlieh. Mit unanfechtbarer Autorität verteilte der König seine Gunst gleichmäßig auf die verschiedenen Priesterschaften. Er legte großen Wert auf die Verehrung der Sonnengottheiten ohne darüber den Reichsgott Amun zu vernachlässigen, der ihm in Kadesh zum Sieg verholfen hatte. Ramses war es, der der Nachwelt die größte Zahl von Monumenten hinterlassen hat. Dies hat er durch drei Strategien erreicht. Zunächst eignete er sich bereits bestehende Monumente an, als deren Schöpfer er sich betrachtete. Dann stellte er begonnene Bauwerke fertig. Schließlich rief er seine eigenen Bauvorhaben ins Leben und errichtete so beeindruckende Anlagen wie seinen Grabtempel, das Ramesseum am Westufer Thebens oder den berühmten nubischen Tempel von Abu Simbel, ganz abgesehen von seinen Bauten in Abydos, Memphis, Tanis und seiner Hauptstadt im Delta, Pi Ramesse. Der Pharao liebte es, sich selbst darstellen zu lassen. Die Zahl seiner Statuen, von kleineren Werken bis zu Kolossen, ist gewaltig. Seine Statue im Turiner Museum ist ein Meisterwerk von großer Vollkommenheit. Sie zeigt einen lächelnden, gelassenen, feinsinnigen König mit der blauen Krone auf dem Haupt und dem Hekat-Zepter in der Hand. Die berühmten Kolossalstatuen von Ramses entsprangen nicht nur einer Neigung zum Gigantismus. Sie versinnbildlichen die Göttlichkeit, nicht des irdischen Individuums, sondern des Herrscherprinzips. Der Mensch Ramses II. Huldigte dem Gott Ramses. Diese Kolossalstatuen hatten auch wirtschaftliche Funktion, besonders in den Militärkolonien, in denen die Soldaten zu Ehren solcher riesiger Statuen Landschenkungen erhielten. Ägypten war reich. In Ägypten herrschte Frieden. Ramses II. War alt geworden. Seine ruhmreichen Schlachten gehörten der Vergangenheit an. Der Friedensvertrag mit den Hethitern bildete noch immer die Grundlage für das Gleichgewicht im vorderen Orient der Antike. Ramses der Große regierte nicht mehr als siegreicher Kriegsherr, sondern als friedlicher Baumeister. Doch die Welt veränderte sich. Das Hethiterreich wurde von inneren Krisen geschüttelt. Die Assyrer entwickelten sich zu einer den Hethitern ebenbürtigen Macht. Die Gefahr der Destabilisierung wuchs. In der Balkanregion und im Gebiet des Schwarzen Meeres setzten sich ganze Völkerstämme in Bewegung. Die indoeuropäischen Völkerwanderungen überrollten Kleinasien, die Ägäischen Inseln, Griechenland, Libyen. Die Fremden kamen zu Wasser und zu Land. Bald waren auch die Hethiter bedroht. Es scheint, als habe der alternde Pharao die Gefahr nicht erkannt. Allerdings war sein Reich noch lange nicht unmittelbar betroffen. Vielleicht wären Präventivmaßnahmen sinnvoll gewesen. Vielleicht hätte ein Eingreifen der Ägypter es den Hethitern und Babyloniern ermöglicht, sich der Invasion zu erwehren. Doch der Geist des Pharao blickte schon dem Jenseits entgegen. Die irdischen Belange bewegten ihn nicht mehr. Seine Innenpolitik verlor an Strenge. Ein Oberpriester des Amun erhielt das Amt des Obersten aller Priester von Ober- und Unterägypten. Die thebanische Priesterschaft nutzte die Schwäche des großen alten Mannes, um erneut auf die politische Bühne zu drängen. Ramses II. War ein lebendes Symbol, ein Mythos. Niemand wagte es, ihm seine Stellung streitig zu machen. Aber im Geheimen wurden bereits Intrigen gesponnen. Ramses II. Starb in seinem 67. Regierungsjahr im Alter von 88 Jahren. Er wurde im Tal der Könige beigesetzt. Sein Grab war unter der Leitung von Pasa, dem Großwesir des Südens, gestaltet worden. Von den märchenhaften Schätzen, die es enthalten haben muss, ist nichts übrig geblieben. Es wurde bereits gegen Ende der 20. Dynastie ausgeraubt. Von 1184 bis 1153 vor Christus wurde Ägypten noch einmal von einem großen Monarchen regiert. Die Zeiten waren schwierig, doch Ramses III. War eine starke Persönlichkeit, die sich nicht einschüchtern ließ. Wehmütig gedachte er der Zeit der großen Pharaonen, die Ägypten zu einem mächtigen Land gemacht hatten, das die damalige Welt beherrschte. Sein großes Vorbild war Ramses II. Die Thronbesteigung von Ramses III. Setzte der Anarchie ein Ende, die in den 40 Jahren seit dem Tod Ramses II. In Ägypten geherrscht hatte. Aus dieser Prüfung war das Land geschwächt hervorgegangen. Die Gesellschaftsstrukturen hatten sich tiefgreifend verändert. Fremde Völker drängten ins Land. Der gesamte Vordere Orient drohte von den indoeuropäischen Völkerwanderungen überrollt zu werden. In der Regierungszeit des Meren Ptah, 1224 bis 1204 vor Christus, dem 13. Sohn des großen Ramses, waren die Seevölker in Ägypten eingefallen. Meren Ptah war es zwar gelungen, sie zurückzudrängen, vernichtet hatte er sie jedoch nicht. Inzwischen hatten sie eine weitaus größere Armee zusammengestellt als jene, die Meren Ptah besiegt hatte. Ramses III. War gut informiert und sich der Gefahr bewusst. Er bereitete sich auf den Krieg vor und verstärkte seine Flotte, denn sie schien ihm die beste Waffe zu sein. Die Invasion begann. Das Hethiterreich wurde verwüstet, die phönizischen Hafenstädte fielen, Syrien und Palästina wurden erobert, Libyen hatte sich nach der schweren Niederlage, die ihm Meren Ptahs Streitkräfte zugefügt hatten, wieder erholt. Es war kein reiches Land, stets hatte es voller Neid und Missgunst auf den wohlhabenden Nachbarn Ägypten geblickt, in der Befürchtung, von den heranbrandenden indoeuropäischen Wogen aus ihren angestammten Gebieten vertrieben zu werden, blieb den Libyern nur eine Wahl, die Flucht nach vorn, nach Ägypten. Das Land am Nil wurde von allen Seiten bedroht. Ramses III. Wusste bereits, dass der Krieg unausweichlich war. Und so nahm er die letzten Schreckensnachrichten relativ gelassen zur Kenntnis. In dieser ernsten Lage wurden alle Truppen zusammengezogen. Die Berufsarmee verzeichnete einen regen Zustrom junger Freiwilliger, aber auch Söldner aus Fremdländern wurden eingesetzt. Die Phase der größeren Zusammenstöße begann mit dem Krieg gegen Libyen. In diesem Land war es dem Stamm der Meschwesch gelungen, die anderen Stämme unter seinem Banner zu vereinen. Ramses III. Hatte vergeblich versucht, den Libyern einen Anführer seiner Wahl aufzudrängen, einen in Ägypten erzogenen Libyer. Dieser Tropfen brachte das Fass zum Überlaufen. So bot der Pharao selbst den Anlass zur Revolte. Die Libyer versuchten wieder einmal, den übermächtigen Nachbarn zu erobern. Doch die Armee des Pharao schlug hart zurück und konnte einen überwältigenden Sieg erringen. Aber es blieb keine Zeit, diesen Triumph zu feiern. Die Kämpfe gegen die Libyer waren nichts gegen den Ansturm, der dem von den Göttern geliebten Land bevorstand. Von Norden her rückten die Seevölker heran, fest entschlossen, sich in den reichsten Gebieten des Deltas niederzulassen. Es handelte sich um eine wahre Völkerwanderung, denn die Krieger kamen in Begleitung von Frauen, Kindern und Vieh. Ihre Habe transportierten sie auf Ochsenkarren. Die Situation war bedrohlich. Das Gros der feindlichen Truppen versuchte, Ägypten über die Nilmündung zu erobern. Ramses III. Bewies strategisches Geschick. Die ägyptischen Flussschiffer benutzten zwar seit Menschengedenken verschiedene Schiffstypen auf dem Nil, doch traditionell besaß der Pharao nur eine kleine Kriegsflotte. Um den Angreifern gewachsen zu sein, ließ sie der Pharao um ein Vielfaches vergrößern. Die Besatzung der in kürzester Zeit gebauten Schiffe bestand aus einfachen Soldaten der Landstreitkräfte. Die höheren Offiziere erhielten ihre Weisungen von einem Admiral, der seinerseits dem Wesir unterstand. Einer der Männer der Besatzung hatte als Wurfschütze eine entscheidende Aufgabe. Er sollte den Mast des gegnerischen Schiffes zerstören, während die ägyptischen Bogenschützen ihre nur mit Dolchen bewaffneten Gegner mit einem Pfeilhagel schon auf Distanz dezimieren sollten. Als die Feinde in die Nilmündung vordrangen, stießen sie auf eine wahre Mauer von Kriegsschiffen, die teils über 60 Meter lang waren. Es begann die erste Seeschlacht der ägyptischen Geschichte. Die Wand aus Schiffen, darunter auch Galeeren und kleinere Boote, erwies sich als unüberwindlich. Doch mit bloßer Verteidigung gaben sich die Ägypter nicht zufrieden, sie gingen zum Angriff über. Die Schiffe wurden von den Fußtruppen unterstützt, die Bogenschützen bewährten sich. Die Truppen des Pharao enterten die feindlichen Schiffe, es gab unzählige Tote und Gefangene. Die feindlichen Schiffe kenterten und sanken. Die überlebenden Philister, die dem Massaker entronnen waren, ließen sich in Palästina nieder und gaben ihm seinen Namen. Der Pharao hatte tatsächlich sein Land und sein Volk gerettet. Jetzt wollte Ramses III. Angreifen. Die Vergangenheit hatte gelehrt, dass Ägypten vor Invasionen sicher war, wenn seine Armee direkt nach Asien vorstieß. Der ägyptische König nahm 4 Festungen in Syrien ein und eine im Lande der Amoriter. Ob Ramses III. Den Euphrat erreichte, ist nicht sicher. Jedenfalls hatten seine Asienfeldzüge nicht den gewünschten Erfolg. Die palästinische Küste blieb in den Händen der Philister. Um seine Siege, wenn es sie denn gegeben hat, darzustellen, ließ Ramses III. Mitunter Schlachtenszenen von Ramses II. Kopieren. Dennoch blieb das Kernland stabil. Der Handel blühte. Der Pharao verschönerte Theben. Dort standen mehr als 80.000 Menschen im Dienste des Amun von Karnak. Zu dem Besitz gehörten mehr als 400 Gärten und 2.500 Quadratkilometer Ackerland. Dutzende von Dörfern kümmerten sich um den Anbau auf den Ländereien. Zu Theben gehörten auch noch über 400.000 Stück Vieh. Allerdings hatte die Steuerbehörde große Schwierigkeiten, den Staatsschatz regelmäßig aufzufüllen. Die Priesterkaste entzog dem Pharao mehr und mehr Spielraum. Zu viele Ländereien waren von Abgaben und Steuern befreit. Die Zeichen des gesellschaftlichen Verfalls mehrten sich. Die Handwerker, die die Gräber im Tal der Könige gestalteten, legten die Arbeit nieder, weil sie nicht mehr so gut mit Lebensmitteln versorgt wurden, wie sie es gewohnt waren. Sie drohten sogar, ihr Arbeiterdorf zu verlassen und nicht mehr dorthin zurückzukehren. Die Lage war gespannt. Die Beamten des Pharao versuchten, die Handwerkerelite zu beruhigen. Schließlich besänftigten Priester die Männer, die präzise Forderungen stellten: Kleider, Gemüse und Fisch. Sie erhielten, was sie verlangten. Gegen Ende der Regierungszeit Ramses III. Wurde sogar noch ein Komplott zur Ermordung des Pharaos geschmiedet. Doch die Verschwörer wurden verraten und abgeurteilt. Der Monarch starb während dieses Prozesses, 65 Jahre alt und verbittert. Möglicherweise hat ihm die Erkenntnis, dass ihm nahestehende Menschen in ein Attentat gegen ihn verwickelt waren, das Herz gebrochen. Für seinen Grabtempel, das wunderschöne Schloss der Millionen Jahre, wählte Ramses III. Medinet Habu in der Nähe von Theben. Die Arbeiten dauerten nur etwa 20 Jahre. Das 125 Meter lange Grab vermittelt ein Bild der Lebenswelt des letzten großen Pharaos. Szenen aus Bäcker- und Metzgerhandwerk und dem Ackerbau zeigen die Alltagswelt. Der Raum, in dem Waffen wie Schwerter, Bögen, Köcher und Streitwagen festgehalten sind, erinnert an die bedeutende Rolle des Krieges. Die zahlreichen religiösen und mythologischen Szenen schließlich betonen die Stellung des Pharaos als Priester. Ramses III. War nicht nur ein vorbildlicher Herrscher und ein großer Baumeister, sondern auch ein Liebhaber von Gärten, Bäumen und Blüten gewesen. Er ließ in mehreren Provinzen Ägyptens unzählige Weinstöcke pflanzen. Seine Regierungszeit war ebenso ruhmreich wie die seiner Ahnen. Denn als er starb, war sein Land immer noch bedeutend, auch wenn es seine absolute Vormachtstellung hatte aufgeben müssen. Zwischen dem Ende der Regierungszeit von Ramses III. Und dem Beginn jener des Nektanebos II. Waren fast 800 Jahre verstrichen. Ägypten hatte den Niedergang der Ramessiden erlebt. Von 1153 bis 1070 vor Christus trugen zwar weitere 8 Pharaonen den berühmten Namen Ramses, doch keinem gelang es, dem Reich seinen alten Glanz wiederzugeben. Zwischen 1070 und 712 vor Christus dehnt sich die dritte Zwischenzeit. Im Jahre 712 vor Christus beginnt die Spätzeit, die im Jahre 332 vor Christus mit der Eroberung Ägyptens durch Alexander den Großen endete. Trotz eines gelegentlichen Aufbäumens erlangte Ägypten seine einstige Macht nie wieder. Zwar gab es einige bedeutende Herrscher, doch die mussten die Macht meist mit den immer mächtiger werdenden Stadtfürsten und der einflussreichen Priesterschaft teilen. Ägypten war einfach nicht mehr in der Lage, eine aktive Außenpolitik zu betreiben. Schlimmer noch, Fremde übernahmen die Herrschaft und eroberten Schritt für Schritt das Land am Nil. Trotz all dieser Veränderungen aber verlor der Titel Pharao nie seine heilige Bedeutung. Selbst die neuen Herrscher, die über die zwei Länder regierten, kamen nicht umhin, sich zum Pharao krönen zu lassen und die altehrwürdigen Riten zu absolvieren, wenn sie anerkannt sein wollten. Der Pharao blieb Ägyptens Seele. Als Nektanebos II. Im Jahre 360 vor Christus den Thron bestieg, war die politische Situation mehr als bedrohlich. Nach einer schweren Niederlage gegen die Perser war König Theos aus Ägypten geflohen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Nektanebos als Soldat in Syrien. In aller Eile kehrte er in sein Heimatland zurück, in dem ein Bürgerkrieg auszubrechen drohte. Theos hatte seine Streitkräfte mit zusätzlichen Steuern finanziert und sich dadurch unbeliebt gemacht. Nektanebos schlug die Revolte nieder, ließ sich von den Stadtfürsten als Herrscher bestätigen und wurde Pharao. Um seine Unabhängigkeit zu bewahren, stützte sich Ägypten bereits seit einigen Jahren auf ein Bündnis mit den Griechen. Die Besetzung durch die Perser 525 bis 404 vor Christus war noch in schmerzhafter Erinnerung. Die 30. und letzte Dynastie, die im Jahre 380 vor Christus begann, war durch wechselseitige Beziehungen zu den Griechen geprägt. Dennoch herrschte ein friedliches politisches Klima und eine relativ stabile Wirtschaftslage, die wieder einmal eine umfangreiche Bautätigkeit ermöglichte. Nektanebos ließ Tempel errichten und ausbessern. Die Ägypter gruben sogar den Kanal der zwei Meere, den ersten Suezkanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verband. Nektanebos II., ein friedliebender und tiefgläubiger König, wurde unerbittlich mit der Realität konfrontiert, als der Perserkönig Artaxerxes III. Ägypten im Jahre 351 vor Christus angriff. Der ägyptischen Armee mit ihren griechischen Söldnern gelang es, ihn abzuwehren. Danach konnte der Pharao nicht untätig bleiben. Er schürte Widerstandsbewegungen gegen die Perser, vor allem in Phönizien. Doch der Schachzug blieb erfolglos. Die Aufstandsversuche wurden unerbittlich niedergeschlagen. Der Perserkönig war empört über die ägyptischen Machenschaften. Im Winter 343 vor Christus ließ Artaxerxes eine riesige Armee von 300.000 Mann gegen den Pharao marschieren, unterstützt von einer Flotte aus mehr als 300 Schiffen. Eine dreifache Übermacht gegen die Streitkräfte des ägyptischen Herrschers. Die Angriffswelle traf die Söhne Amuns mit voller Wucht. Das Delta fiel an die Perser. Die Verwaltungshauptstadt Memphis wurde eingenommen. Nektanebos floh nach Oberägypten, um die letzten Streitkräfte zu sammeln. Da startete die persische Armee eine zweite furchtbare Angriffswelle, diesmal gegen den Süden, um jede Keimzelle des Widerstands auszulöschen. Ganz Ägypten war erobert, die Tempel erlitten schwere Schäden. Wahrscheinlich starb Nektanebos, ein glückloser Feldherr, in Nubien. Er war der letzte Pharao ägyptischer Herkunft. Im ersten Jahrhundert vor Christus überdauerten die zwei Länder in einer Mittelmeerwelt, die von Rom beherrscht wurde. Von 343 bis 332 vor Christus stand Ägypten unter der Herrschaft der Perser. Die Ägypter hatten Alexander den Großen zu Hilfe gerufen. Durch seinen Sieg bei Issos gegen Darius III. Konnte er sie von dem persischen Joch befreien. Alexander wurde in der Oase Siwa nach dem traditionellen Ritual zum Pharao gekrönt, organisierte die Verwaltung neu und gründete Alexandria, die neue Hauptstadt Ägyptens. Das Delta orientierte sich jetzt zunehmend an Griechenland, während der Süden die alten Traditionen bewahrte. Die 15 Ptolemäer, die Ägypten von 305 bis 30 vor Christus regierten, waren dem Titel nach zwar Pharaonen, aber gleichzeitig auch griechische Herrscher. Sie richteten die Wirtschaftsstrukturen auf den internationalen Handel aus, in dem Ägypten eine bedeutende Rolle spielte. Das religiöse Ägypten lebte noch immer mit der gleichen Intensität. Die Priester genossen als Bewahrer des alten Glaubens hohes Ansehen. Die weltlichen Machthaber und die religiösen Würdenträger hatten ein seltsames Übereinkommen getroffen, denn die griechischen Könige wurden von der Bevölkerung nur widerwillig anerkannt. Also machten sich die fremden Herrscher die Priesterschaft gewogen, indem sie ihr beträchtliche wirtschaftliche Vorteile einräumten. Als Eigentümer der Tempel und der dazugehörigen Ländereien wurden die Götterdiener durch ein Edikt aus dem Jahre 118 vor Christus bevollmächtigt, den Ertrag ihrer Liegenschaften selbst einzubehalten. Überdies gewährte ihnen der Pharao zum Tempelbau Kredite. Unter den Ptolemäern schmiedete die ägyptische Priesterschaft also keine Ränke mehr, sondern sie widmete sich dem Bau herrlicher Heiligtümer, Edfu, Dendera, Philae, Esna, Komombo, um nur die berühmtesten Tempel zu nennen. Als Kleopatra im Jahre 69 vor Christus geboren wurde, war auch das Ptolemäerreich nur noch Erinnerung. Ihr Vater regierte lediglich mit Roms Duldung über Ägypten. Aber Kleopatra muss im Gegensatz zu den Ptolemäerherrschern eine tiefe Liebe für ihr Geburtsland empfunden haben. Sie lernte sogar die Sprache der Einwohner, was äußerst unüblich war. Sie sah sich als Vertreterin einer altehrwürdigen Tradition, die im Gegensatz zu den römischen Barbaren stand. Mehrfach wies die Königin in ihrer Politik auf ihr göttliches Wesen hin und aktualisierte damit uralte Grundsätze der pharaonischen Theologie. Ihr Wagemut war mitunter verblüffend. Sie hielt sich für fähig, Rom für ihre Zwecke zu benutzen. Im Jahre 47 vor Christus brachte Kleopatra Caesarion zur Welt, den Sohn des mächtigen römischen Politikers und Feldherrn Caesar. Die Königin war überzeugt, dass ihrem Sohn eine große politische Zukunft bevorstand und dass Ägypten wieder einen bedeutenden Rang unter den Nationen einnehmen würde. Sie berief sich auf den alten Mythos der Pharaonen. Kleopatra sei eine Verkörperung der Isis, die Horus zur Welt brachte. Sie wurde von einem Gott, von Caesar, geschwängert. Wie die Großmachtträume der Pharaonen endeten, ist hinreichend bekannt. Octavian, Caesars Erbe, trieb sie in den Selbstmord und der Knabe Caesarion starb von Henkershand. Nach Kleopatras Tod wurde Ägypten zum Kornspeicher Roms. Im Jahre 384 unserer Zeit ordnete ein Edikt die Schließung der heidnischen Tempel an, die Priester wurden vertrieben. Die heilige Sprache erlosch. Wie die Geschichte der Pharaonen geriet auch dieses großartige Werkzeug einer uralten Kultur in Vergessenheit. Bis zu jenem Tag, an dem es einem jungen französischen Gelehrten Jean-François Champillon gelang, die Hieroglyphen zu entziffern. Er schenkte uns den Schlüssel zu einer Welt, die zu den faszinierendsten gehört, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Er gab uns die Möglichkeit, staunend auf Götter und Pharaonen zu blicken, die bereits vor Tausenden von Jahren eine hochentwickelte Kultur besaßen. Zu einer Zeit, als in Rom lediglich wilde Schafherden weideten und in Germanien sich die Menschen an Höhlenfeuern wärmten. Was immer der heutige Reisende über die Einfachheit der ägyptischen Bauern und über die Armut in der Hauptstadt Kairo denken mag, dieses Volk besaß bereits eine hervorragende Kultur, in einer Zeit, als die Menschen im Norden, also unsere Vorfahren, noch schlicht von der Hand in den Mund lebten.